your name, please? Hermann Göring. You repeat this oath after me. I swear by God. Schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissen. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts hinzufügen. Nichts fortlassen. You may sit down if you wish. Wann und wo sind Sie geboren? Ich bin am 12. Januar 1893 in Rosenheim in Bayern geboren. Geben Sie dem Gericht eine kurze Darstellung Ihres Lebenslaufs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Aber bitte ganz kurz. Normale Erziehung, zuerst Hauslehrer, später Kadettenkorps, dann aktiver Offizier geworden. Kurze Merkmale, die für meine spätere Entwicklung von entscheidender Bedeutung waren. Stellung meines Vaters als erster Gouverneur von Südwestafrika. Seine damaligen Beziehungen zum Ausland, in Sonderheit zu zwei englischen Staatsmännern, Cecil Rhodes und dem älteren Chamberlain. Dann die starke Zugehörigkeit meines Vaters zu Bismarck. Die Erlebnisse meiner Jugend, von frühester Jugend an, zur Hälfte in Österreich gelebt und dort schon die enge Verbundenheit als Brudervolk in mir aufgenommen. Beim Ausbruch des Weltkrieges war ich Leutnant in einem Infanterieregiment. In welchen Stellungen haben Sie am Ersten Weltkrieg teilgenommen? Wie ich eben sagte, zuerst als Leutnant in einem Infanterieregiment bei den Schlachten, den sogenannten Grenzschlachten. Und ab Oktober 1914 wurde ich zunächst Flugzeugbeobachter. Im Juni 1915 wurde ich Flugzeugführer, zunächst Aufklärungsflugzeug, kurze Zeit Bombenflugzeug. Und im Herbst 15 wurde ich Jäger. Wurde schwer verwundet im Luftkampf. Nach Wiederherstellung wurde ich Führer einer Jagdstaffel und nach Tod Richthofens wurde ich Kommandeur des damals bekannten Richthofen-Geschwaders, Jagdgeschwaders. Welche Kriegsauszeichnungen? Ich bekam zuerst das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, dann das Eiserne Kreuz erster Klasse, dann Zähringer Löwen mit Schwertern, Militärischen Karl-Friedrich-Orden, Ritterkreuz von Hohenzollern mit Schwertern und zum Schluss die höchste Kriegsauszeichnung, die möglich war, den Orden Polemerit. Erzählen Sie dem Gericht, wann und unter welchen Umständen Sie mit Hitler bekannt wurden. Ich möchte hier eine Voraussetzung vorwegschicken. Nach dem Zusammenbruch im Ersten Weltkrieg musste ich meinen Geschwader demobil machen. Die Aufforderung, in die Reichswehr einzutreten, lehnte ich ab, weil ich von vornherein in jeglichem Widerspruch zu der damals Revolution zur Macht gelangten Republik war. Ich hätte das nicht mit meiner Auffassung vereinigen können. Ich ging sehr bald darauf ins Ausland, um mir dort eine Position zu schaffen. Nach wenigen Jahren zog es mich aber doch stark in die Heimat zurück. Ich verbrachte zunächst einen längeren Aufenthalt auf einer Jagdhütte in den Bergen und trieb dort Studien. Ich wollte in irgendeiner Weise am Schicksal meines Vaterlandes teilnehmen, da ich es als Offizier aus den vorhin erwähnten Gründen nicht konnte und wollte, habe ich zunächst mal die Voraussetzungen schaffen wollen und besuchte die Universität in München, um Staatswissenschaft, Geschichte zu studieren. Ich siedelte mich damals in der Nähe von München an, kaufte mir dort ein Haus mit meiner Frau. Als nun eines Tages an einem Sonntag im November oder Oktober 22 das Auslieferungsbegehren unserer militärischen Führer wieder von der Entente gestellt worden war, war eine Protestkundgebung in München. Zu dieser Protestkundgebung ging ich als Zuschauer, ohne irgendeinen Zusammenhang zu haben. Dort sprachen verschiedene Redner von Parteien und Verbänden. Zum Schluss wurde auch nach Hitler gerufen. Ich hatte den Namen vorher mal kurz gehört und achtete nun drauf, was er sprechen wollte. Er lehnte ab zu sprechen. Und es war ein reiner Zufall, dass ich in der Nähe stand und die Gründe der Ablehnung hörte. Er wollte die Einheitlichkeit der Kundgebung nicht stören, sah sich aber nicht in der Lage, zu denen, wie er sich ausdrückte, zahmen bürgerlichen Tiraden, das Wort zu nehmen. Er sah es für sinnlos an, Proteste wegzuschicken, hinter denen überhaupt kein Nachdruck stand. Das macht auf mich einen tiefen Eindruck, denn dieselbe Auffassung hatte ich auch. Ich erkundigte mich dann genauer und hörte, dass ich am Montag darauf, Montagabend, Hitler hören könnte, da er zu dieser jeden Montagabend eine Versammlung abhielt. Ich begab mich dorthin. Und dort sprach Hitler im Zusammenhang mit dieser Kundgebung über Versailles. Das Diktat von Versailles und den die Ablehnung von Versailles sprach davon, dass solche leeren Proteste wie am Sonntag gar keinen Sinn haben, weil man darüber absolut zur Tagesordnung selbstverständlich übergehen würde. Dass ein Protest nur dann logisch ist, wenn hinter ihm auch jede Macht steht, die dem Protest Nachdruck geben würde. Bevor Deutschland nicht stark werden würde, hätte es keinen Sinn. Diese Auffassung waren Wort für Wort mir aus der Seele gesprochen. Ich habe daraufhin an einem der nächsten Tage mich in die Geschäftsstelle der NSDAP begeben. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich gar nichts von einem Programm der NSDAP, auch gar nichts, als dass es eine kleine Partei war. Ich hatte mir auch die anderen Parteien angesehen. Ich hatte, als die Nationalversammlung gewählt worden war, in damals völliger unpolitischer Auffassung, sogar damals demokratisch gewählt. Als ich dann sah, wen ich gewählt hatte, hatte ich zunächst wieder Abstand von der Politik genommen. Nun sah ich hier endlich einen Mann, der ein ganz festes und klares Ziel vor Augen hatte. Ich wollte mit ihm zunächst nur sprechen, ob ich in irgendeiner Weise ihm helfen könnte. Er empfing mich sofort und als ich mich ihm vorgestellt hatte, begrüßte er es außerordentlich, seine Schicksalsfügung, dass er mit mir zusammenkam. Wir sprachen sofort über das, was uns beide bewegte, das Niederliegen des Vaterlandes, dass man sich mit dem nicht abfinden könnte. Das Zweite, was mir dabei außerordentlich stark auffiel und ich sehr stark in mir aufgenommen habe und ich als durchaus Voraussetzung empfand, war die Tatsache, dass er mir in längeren Ausführungen darlegte, es sei nicht möglich unter den derzeitigen Verhältnissen, nur mit dem, was sich heute national betrachtet, also sei es nun die politischen sogenannten nationalen Parteien, oder solche, die sich noch als national bezeichneten, oder auch den damals vorhandenen Verbänden, Kampfverbänden, die Freikorps und so weiter. Mit diesen alleine eine Umgestaltung in der Richtung eines starken nationalen Willens des deutschen Volkes hervorzurufen. Solange die Masse der deutschen Arbeiterschaft ablehnend dieser Auffassung entgegenstände. Man könne nur Deutschland wieder aufrichten, wenn man die Masse der deutschen Arbeiterschaft hinter sich brächte und getragen nun wirklich von den breiten Schichten des Volkes der Wille zur Freiwerdung von den unerträglichen Fesseln des Diktates getragen werden könnte. Und das nur in der Vereinigung der nationalen Auffassung und einer sozialen Zielsetzung dies erreicht werden könnte. Er gab mir damals zum ersten Mal eine wundervolle und tiefe Erklärung des Begriffes Nationalsozialismus, der Vereinigung der beiden Begriffe auf der Nationalismus auf der einen Seite, Sozialismus auf der anderen. Und dass wir unbedingt die Träger sowohl des Nationalismus, die sich als solche bisher herausstellten, wenn ich so allgemein sagen soll, in der bürgerlichen Welt und des Sozialismus in der marxistischen Welt, dass wir denen die Begriffe wieder klarstellen müssten, zur Zusammenfassung beider Ideen in eine einzige, auch eine neue Trägerschaft für diesen Gedanken schaffen müssten. Wir gingen dann zur praktischen Seite über, indem er mich bat, ihm vor allen Dingen in einem Punkt gleich von Anfang an zu helfen und ihn zu unterstützen. Er habe innerhalb der Partei, so klein sie war, eine besondere Auswahl noch getroffen von solchen Leuten, die die überzeugtesten Anhänger wären und auch jederzeit bereit wären, für die Ausbreitung unserer Idee sich voll und ganz und rückhaltlos einzusetzen. Ich wisse ja selbst, wie stark zurzeit überall sowohl der Marxismus wie der Kommunismus wäre und dass eigentlich er sich erst hätte in Versammlungen etwas durchsetzen können, seitdem er einmal der Brachialgewalt, der Versammlungsstörung, die Brachialgewalt des Schutzes der Versammlung entgegengesetzt hätte. Und zu diesem Zweck hätte er die SA geschaffen. Der derzeitige Führer sei aber zu jung und er habe sich die ganze Zeit schon umgesehen, hierfür einen Führer zu bekommen, der nach seiner Vorstellung aber in dem letzten Krieg, der ja erst wenige Jahre zurücklag, in irgendeiner Form hervorgetreten sein müsse, sodass die notwendige Autorität gegeben sei. Er habe immer daran gedacht, entweder einen Polymeritflieger oder Polymerit-U-Bootsmann für diesen Zweck zu bekommen. Und nun erschien es ihm als ein besonderes Schicksal, dass ausgerechnet ich als der letzte Kommandeur des Richthofengeschwaders mich ihm zur Verfügung stellte. Ich habe ihm gesagt, dass es mir an sich nicht so sehr angenehm wäre, gleich von Anfang an eine führende Stellung zu haben, da man sonst glauben könnte, dass ich nur wegen dieser Stellung käme. Wir blieben dann so überein, dass ich ein, zwei Monate offiziell mich noch zurückhalten würde und dann erst die Führung übernehme, dass ich aber tatsächlich ab sofort meinen Einfluss geltend machen sollte. Ich sagte ihm das zu und so bin ich mit Adolf Hitler zusammengekommen. Wann war das? War Ende Oktober oder Anfang November 22. Am Sonntag vor dem 9. November fand ein großer Aufmarsch in München statt. Die ganze bayerische Regierung war da, Reichswehr, Polizei, marschierte vorbei, die vaterländischen Verbände und auch wir. Und plötzlich sahen wir bei dieser Gelegenheit, dass die Figur, die in den Vordergrund trat, nicht mehr Herr von K. war, sondern der bayerische Kronprinz Ruprecht. Das machte uns außerordentlich stutzig. Der Verdacht entstand bei uns, dass hier

diesem Kabinett Vizekanzler werden sollte. Ich erinnere mich, dass ich damals Herrn von Papen erklärte, Hitler könne alles Mögliche werden. Aber niemals Vize. Wo immer er etwas werden würde, müsste er selbstverständlich der Führung sein. Und es wäre völlig undenkbar und für uns völlig untragbar, dass wir unseren Führer zu irgendeiner Vizestellung zur Verfügung stellen würden. Wir hätten damals die Rolle dann gespielt, dass regiert worden wäre, gar nicht in unserem Sinn womöglich, und Hitler hätte dann als Vertreter der stärksten Partei im Volke diese Dinge decken müssen. Wir lehnten das kategorisch ab. Erste Auflage. Der Reichspräsident wünschte unter allen Umständen, dass Herr von Papen Vizekanzler in diesem Kabinett würde. Neben der Persönlichkeit, sympathischen Persönlichkeit des Herrn von Papen, brachte er uns nichts mit, denn hinter ihm stand keine Partei. Zweitens verlangte der Reichspräsident, dass das Außenministerium unabhängig wiederum von jeden Partei durch Herrn von Neurath zu besetzen wäre. Auch Herr von Neurath brachte außer seinem großen Wissen und Können nichts an politischer Macht für uns mit. Drittens, sollte der Posten des preußischen Ministerpräsidenten, der nächst dem Reichskanzler immer in Deutschland, der nach Weltkriegszeit der wichtigste war, ebenfalls die Personalunion durch Herrn von Papen besetzt werden. Vor dem Weltkrieg war, wie bekannt, aus diesen Gründen der Reichskanzler und preußische Ministerpräsident immer in einer Personalunion verbunden. Fünftens verlangte der Herr Reichspräsident, dass der Reichswehrminister ebenfalls durch eine unabhängige Persönlichkeit, und zwar durch einen Soldaten, besetzt werden sollte, und er selbst wählte ihn ohne jedes Zutun von unserer Seite aus, und zwar in der Person des Generals von Blomberg, der damals bei der Abrüstungskonferenz in Genf weilte. Herr von Blomberg war weder dem Führer noch mir persönlich zu diesem Zeitpunkt bekannt. Waren also somit schon erheblich und entscheidende, wichtigste Posten im Kabinett von Persönlichkeiten besetzt, auf deren Auswahl wir keinerlei Einfluss hatten. So steigerte sich das im Laufe der Woche durch weitere Forderungen. Es wurde verlangt, dass die Finanzen, das Finanzministerium, durch Herrn Graf Schwerin-Prosig besetzt werden sollte. Wiederum ein Mann ohne jeden Rückhalt an einer politischen Partei. Das Verkehrsministerium durch Herrn von Elz, ebenfalls trifft hier dasselbe zu. Der Führer des Stahlhelms selte, sollte in das Kabinett genommen werden. Gewiss war der Stahlhelm eine umfassende, große Bewegung, aber doch nicht politisch und durch keinen einzigen Abgeordneten im Parlament vertreten. Blieb als letztes, als wirklich politische Partei, nur die Deutschnationalen mit 36 Stimmen übrig, als einziger parlamentarischer Alliierter, wenn ich so sagen soll. Auch hier wurden außerordentliche Forderungen in keinem Verhältnis zu der Kleinheit der Partei gestellt. Zum Schluss bekamen wir als die stärkste Partei von damals 232 Sitzen, wie ich mich erinnere, nur selbstverständlich den Reichskanzler, dann kam Dr. Frick als Reichsinnenminister in das Kabinett und als dritter ich zunächst ins Reichskabinett mit der Beauftragung eines Reichskommissars für die Luftfahrt, also eines ganz untergeordneten kleinen Ressorts, einer Absplitterung der kleinen Abteilung Luftfahrt vom Verkehrsministerium, sonst kein Ressort. Aber ich setzte dann durch, dass ich wenigstens unbedingt preußischer Innenminister und damit politischer Minister des größten deutschen Landes wurde, da Preußen ja die doch letzten Endes die Ausgangsposition für die innere Machtgruppierung war. Es war also eine außerordentlich schwierige Angelegenheit. Der Führer hatte als eine unbedingte Forderung aufgestellt, dass kurz nach der Ernennung des neuen Kabinetts eine neue Reichstagswahl stattfinden sollte, in der richtigen Erkenntnis, dass die Partei damit außerordentlich gestärkt hervorgehen würde und somit womöglich die Mehrheit allein darstellen konnte und auch parlamentarisch die Regierungsplattform damit bildete. Diesem widersprach Hugenberg als Führer der Deutschnational absolut. In der richtigen Erkenntnis, dass seine Partei voraussichtlich mehr oder weniger bei dieser Wahl verschwinden. Noch 5 Minuten vor Zustandekommen des Kabinetts drohte dieses aus diesem Grunde auseinanderzufallen. Es war ein reiner Zufall, dass in diesem Augenblick der Reichspräsident die Vereidigung der neuen Minister vornahm und so war das Kabinett gebildet. Die zweite Gefahr drohte von Seiten Herrn von Schleichers, der am Sonntag durch seinen Vertrauten, dem Führer und mir, folgendes Angebot machte. Er wollte betonen, dass der Reichspräsident kein sicherer Faktor für die neue Regierung sei. Es wäre zweckmäßiger. Er sei zwar verabschiedet am Tag vorher, mit uns zusammentun und numero ganz klar auf einer nicht irgendwie parlamentarischen Basis, sondern auf einer vollkommen neuen Situation der Verbindung Reichswehr, NSDAP, eine Regierung zu bilden. Der Führer lehnte das in der richtigen Erkenntnis, dass dies unmöglich sei und auch nicht ehrlich gemeint war, ab. Als Herr von Blomberg am Montagmorgen von Genf auf den Bahnhof eintraf, erhielt er zwei Befehle. Den einen von Herrn von Hammerstein, dem Chef der Heeresleitung und seinem Vorgesetzten, sofort zu ihm zu kommen. Den zweiten von Hindenburg, seinem Oberbefehlshaber, sofort zu ihm zu kommen. Ich habe Herrn von Hindenburg, Reichspräsidenten, Sonntagabend darauf aufmerksam gemacht, und das war der Grund, weshalb Herr von Blomberg zwei Stunden vor dem übrigen Kabinett bereits zum Kriegsminister ernannt oder damals Reichswehrminister ernannt wurde, um damit das jedes falsche Eingreifen der Reichswehr auszuschalten. Um 11 Uhr am 30. vormittags war das Kabinett gebildet und Hitler zum Reichskanzler ernannt. War die Partei somit nach Ihrer Ansicht legal zur Macht gekommen? Selbstverständlich war die Partei durchaus legal zur Macht gekommen, denn sie war nach der Verfassung vom Reichspräsidenten berufen und hätte nach den Grundsätzen, geltenden Grundsätzen, schon viel früher berufen werden müssen. Sie war zu ihrer Stärke nur auf dem Weg der normalen Wahlen und des damals geltenden Wahlgesetzes zur Macht gekommen. Welche Maßnahmen wurden nun getroffen, um nach Hitlers Ernennung die Macht zu festigen? Es war selbstverständlich für uns, dass wenn wir einmal an die Macht kommen würden, wir entschlossen waren, diese Macht unter allen Umständen zu behalten. Wir wollten ja nicht die Regierungsgewalt und die Macht um der Macht willen, sondern wir brauchten die Macht und die Regierungsgewalt, um Deutschland frei und groß zu machen. Das wollten wir nicht mehr dem weiteren Spiel von Zufälligkeiten, Wahlen und parlamentarischen Mehrheiten überlassen, sondern diese Aufgabe, zu der wir uns berufen fühlten, wollten wir dann durchführen. Um nun die Macht zu festigen, war es notwendig, einen Umbau in der politischen, in den politischen Machtverhältnissen vorzunehmen. Das geschah dadurch, dass kurz nach der Übernahme der Regierungsgewalt im Reich und in Preußen die anderen Länder automatisch nachfolgten und dort überall mehr oder weniger starke nationalsozialistische Regierungen sich bildeten. Zum Zweiten mussten, wie das überall üblich ist, selbstverständlich die sogenannten politischen Beamten, die nach der Reichsverfassung jederzeit zur Disposition gestellt werden konnten, beziehungsweise verabschiedet werden konnten. Gemäß dem üblichen Brauch nun von der stärksten Partei besetzt werden. Zur Legalität, das heißt, zu dem Begriff, dass wir legal zur Macht gekommen sind, möchte ich noch zwei Momente ganz besonders unterstreichen. Erstens, zwischen den Jahren 1925 und 1932 haben nicht weniger als 30 Reichstags-, Landtags-, Präsidentenwahlen stattgefunden in Deutschland. Dass alleine an einer Reichstagswahl 37 Parteien kandidierten, mag hier ein Bild geben. Dass es vorkommen konnte, dass eine starke Gruppierung die sogenannte Regierungsmehrheit bildete, eine andere starke Gruppierung, die Opposition, zwar aus total verschiedenen Gesichtspunkten, erinnere Opposition, gemeinsam gemacht von Kommunisten und Nationalsozialisten zum Beispiel, und dass eine kleine Partei, die ganze kleine 8 Abgeordnete hatte, nun das Zünglein an der Waage war. Das zweite aber, was ich besonders nun unterstreichen möchte, für die Legalität, wie wir zur Macht gekommen sind, ist dieses. Würde in Deutschland das demokratische Wahlsystem Englands oder der Vereinigten Staaten von Amerika bestanden haben, dann hätte die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bereits Ende 1931 sämtliche Reichstagsabgeordnetensitze ohne Ausnahme legal besetzt. Denn in jedem Wahlkreis Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt, spätestens Anfang 32, in jedem, ich betone noch einmal dies Wort, die nationalsozialistische Partei die stärkste. Das heißt also, nach dem Wahlsystem sowohl Großbritanniens wie der Vereinigten Staaten im Repräsentantenhaus würden alle schwächeren Parteien hinten runtergefallen sein. Und wir hätten von diesem Zeitpunkt ab ausschließlich nur Nationalsozialisten auf vollkommen legalem Wege nach demokratischen Grundprinzipen dieser beiden größten Demokratien im Reichstag gehabt. Zur weiteren Machtergreifung wurde nun ebenfalls, wie das in anderen Ländern der Fall ist, wenn sich dort eine Machtverschiebung in den politischen Parteien ergeben hat, die politischen Hauptdienststellen umbesetzt bei den Polizeipräsidenten. Ich möchte zur Erklärung des Gerichtes betonen, der Polizeipräsident hat zunächst mit Gestapo nichts zu tun. Der Polizeipräsident war in den größeren Städten das, was der Landrat auf dem Lande war. Ein Teil wenigstens. Diese Polizeipräsidenten waren von den größten Parteien der Machtergreifung immer besetzt worden. Ich fand hier also Sozialdemokraten vor, die nun mit dem besten Willen als unsere fortgesetzten Gegner bis dato nicht bleiben konnten. Es wäre ja absurd gewesen. Ich habe diese Polizeipräsidenten zum Teil mit Nationalsozialisten besetzt, zum Teil aber mit Leuten, die mit der Partei nichts zu tun hatten. Ich erinnere daran, den wichtigsten Polizeipräsidenten im ganzen Deutschen Reich, den von Berlin, besetzt dich mit dem Admiral außer Diensten von Lebezow, der nicht der Partei angehörte. Einen Teil besetzte ich mit ehemaligen SA-Führern. Es kamen dann zur Machtbefestigung, an der wir selbstverständlich, nicht nur mir, sondern uns, außerordentlich gelegen war, denn sie musste die Voraussetzung für unsere weitere Arbeit bilden, ein weiterer verstärkter Einfluss im Reichskabinett. Es kamen neue Nationalsozialisten in Ministerposten, es wurden neue Ministerien geschaffen. Dazu kamen eine Reihe von grundlegenden neuen Gesetzen. Es war wohl keinem unklar, der sich irgendwie mit den deutschen Verhältnissen befasst hatte. Weder im Ausland noch vor allem im Inland. Es konnte kein, aber auch nur geringster Zweifel darüber bestehen, dass wir so rasch wie möglich mit der Kommunistischen Partei Schluss machen würden. Es war eine absolute Folge zwangsläufiger Art, dass diese verboten wurden. Wir waren der Überzeugung, dass wenn es der Kommunistischen Partei, die nach uns die stärkste war, gelungen wäre, zur Macht zu kommen, sie bestimmt keine Nationalsozialisten weder in ihr Kabinett genommen hätte, noch sonst geduldet haben würde. Wir waren uns im Klaren, dass wir auf ganz andere Weise beseitigt werden würden. Darüber hinaus wollten wir endlich einer langen, langen Sehnsucht des deutschen Volkes gerecht werden und nun wirklich nicht nur wie bisher den äußeren Rahmen eines Reichs bilden, sondern nun endlich ein einheitliches deutsches Reich werden. Dem diente die Festigung des Reichsgedankens und der Reichsgewalt über die zahllosen Länder. War schon vorher es sehr schwer für einen glühenden deutschen Patrioten vor dem Ersten Weltkrieg mit dem Haufen der Serenissimi und Duodezfürsten auszukommen. So war das, was dann an ihre Stelle trat, noch schlimmer. Denn anstelle von einem kleinen Willen traten nun die verschiedensten parteimäßig gebundenen Instanzen. Im Reich war eine Mehrheit auf der Basis, in Preußen auf dieser, in Bayern wieder auf einer anderen, in Hessen wieder ganz anders. Es war nicht möglich, so eine Reichsgewalt und ein Reich aufzurichten, das wieder eine Größe haben konnte. Deshalb schlug ich dem Führer vor, die Länderparlamente grundsätzlich abzuschaffen und aufzulösen. Ich begann dann mit den Preußen. Mit dieser Abschaffung der Länderparlamente, die mir schon deshalb völlig überflüssig erschienen, weil der Grundsatz Reichsgewalt bricht Ländergewalt ja schon vorher Geltung gehabt hat. Ich sah nun keineswegs ein, warum so viele Gewalten existieren sollten, die in nutzlosen Reedereien, Reibereien nur positive Arbeit verhindert haben. Trotzdem, so stark ich das Reich nach außen einheitlich zusammengefasst schaffen und sehen wollte, bin ich immer eingetreten, unter Führern erster Linie, dass innerhalb der deutschen Länder und Gaue das kulturelle Leben vielgestaltig und traditionsgebunden bleiben sollte. All die alten Kulturzentren, die sich um München, Dresden, Weimar und so weiter gebildet hatten, sollten in dieser Richtung weiter existieren und unterstützt werden. Dass selbstverständlich nun unter dem Begriff, der damals entstand, Gleichschaltung, sehr viel unnötige und überflüssige Dinge geschahen, war selbstverständlich, denn nach der Machtergreifung entwickelte sich ja die ganze Bewegung revolutionär, wenn auch nicht im Sinne von Revolutionen, wie sie historisch bis dahin bekannt waren, französische Revolution, die große bolschewistische Revolution, das heißt also nicht im Sinne von großen Kämpfen, blutigen Umgestaltungen, Revolutionstribunale, die hunderttausende Millionen hinrichteten, aber doch in einem starken, revolutionären Zielausrichtung auf die Einheitlichkeit von Staat, Partei, Nationalsozialismus als Führungsgrundlage und Ideengrundlage. Diese Gleichschaltung, von der ich eben sprach, ging dann bis ins Einzelne, aber wie gesagt, bei jeder dieser starken politischen Umgestaltungen wird immer dort über das Ziel hinausgeschossen. Ich persönlich sah es nicht für notwendig an, dass jeder Verband nun nationalsozialistisch wurde und dass, wenn ich mich mal ganz drastisch ausdrücken soll, auch im kleinsten Sinne irgendein Club oder sonst was absolut ein Nationalsozialist nun da Vorsitzender hätte sein müssen. Aber in grundlegenden, entscheidenden politischen Dingen musste mehr und mehr unsere Anschauung, Auffassung zur Geltung kommen, denn es war die Voraussetzung zur Neugestaltung und Errichtung und Stärkung des Reiches. Eine weitere Stärkung, die aber erst nach dem Tod, 34 erfolgten Tode, des Reichspräsidenten von Hindenburg kam, war die Zusammenfassung des Staatsoberhauptes und des Reichskanzlers in einer Person. Hierzu möchte ich sagen, bei dieser Gelegenheit hatte ich mit dem Führer eine längere Aussprache. Im ersten Augenblick wurde erörtert, ob Hitler den Posten des Staatsoberhauptes übernehmen würde und sollte ich die Kanzlerschaft bei dem ganzen Temperament, bei der ganzen Einstellung des Führers war es undenkbar, dass der Führer über, möchte ich sagen, die politischen Wolken thronend nur als Staatsoberhaupt in Erscheinung hätte treten können. Er war ein ausgesprochener Führer des Politischen und damit der Regierung. Auch der Gedanke, irgendeine andere Persönlichkeit als Strohpuppe, als Staatsoberhaupt hinzusetzen, empfanden wir als der Situation nicht würdig. Der Führer sagte mir damals, es ist am einfachsten, wir nehmen das Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika, wo auch der Staatsoberhaupt gleichzeitig Chef der Regierung ist. Und Vereinigte nach dem Beispiel der Vereinigten Staaten, das damals ausdrücklich erwähnt wurde, den Posten des Staatsoberhauptes und des Regierungschefs zusammen und nannte sich nun Führer des deutschen Volkes und Reichskanzler des Deutschen Reiches. Dass er damit automatisch auch Oberbefehlshaber oder Oberstherrbefehlshaber der deutschen Wehrmacht wurde, war nach der Verfassung, auch der alten Verfassung, eine absolute Selbstverständlichkeit, wie das auch in den anderen Staaten der Fall ist. Das sind in großen Zügen, wenn ich von einer Reihe von weiteren Entwicklungen absehe, die ja wohl noch in meinen Aussagen erwähnt werden müssen, der Ausbau der Polizeigewalt und so weiter, das grundsätzliche Element der Machtbefestigung. Wobei ich abschließend sagen möchte, erstens, es ist richtig, ich persönlich kann ja nur für mich sprechen, habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, die nationalsozialistische Bewegung zu stärken, zu vergrößern und unablässig daran gearbeitet, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht, zu bringen. Zum Zweiten habe ich alles getan, um den Führer den ihm gebührenden Platz als Reichskanzler zu erkämpfen. Zum Dritten habe ich, wenn ich mich überprüfe, glaube ich, nichts unterlassen, um unsere Macht so zu befestigen, dass sie den Zufälligkeiten des politischen Spiels oder gewalttätiger Unternehmungen weichen musste. Welche Ämter erhielten Sie nach der Machtübernahme? Zunächst war ich Reichstagspräsident. Vorher schon. Das blieb ich. Bis zum Schluss. Im Reichskabinett erhielt ich zunächst den Posten eines Reichsministers und Reichskommissars der Luftfahrt, nicht der Luftwaffe. Parenthese möchte ich sagen, von Anfang an von mir klar, dass wir eine Luftwaffe machen müssen. In Preußen erhielt ich den Posten des preußischen Innenministers, der am 20. April 1933 zusätzlich den des preußischen Ministerpräsidenten. Das Reichskommissariat für Luftfahrt wurde ebenfalls kurz vor dieser Zeit, glaube schon im März 1933, ein Reichsministerium der Luftfahrt. Es kamen dann noch einige nicht so wesentliche Ämter, Präsident des Staatsrates und so weiter, hinzu. Entscheidend war aber zu jener Zeit die beiden Ämter des preußischen Ministerpräsidenten einerseits und des Luftfahrtminister andererseits. Dem preußischen Innenminister gab ich Anfang 1934 bereits an den Reichsinnenminister ab, da auch dieses ein Teil der Machtbefestigung und der vor allen Dingen Klarlegung für eine richtige Reichsregierungsgewalt war, dass die preußischen Ministerien mit denen des Reiches in Personalunion vereinigt wurden. Denn nur so konnten die Reichsressorts praktische Erkenntnisse aus der politischen Tagesarbeit oder der ressortmäßigen Arbeit erhalten. Nur in dieser Verbindung war dies möglich. In Ihrer Eigenschaft als preußischer Innenminister haben Sie nun wohl die hier so oft erwähnten geheime Staatspolizei und die Konzentrationslager geschaffen. Wann und zu welchem Zweck wurden diese eingerichtet? Ich erwähnte vorhin, dass zur Befestigung der Macht die erste Voraussetzung war, jenes Instrument neu zu gestalten, das nun einmal zu allen Zeiten, bei allen Staaten immer das innenpolitische Machtinstrument ist, nämlich die Polizei. Die Polizei, es gab keine Reichspolizei, nur Landespolizei. Die bedeutendste war die preußische Polizei. Diese Polizei war schon von unseren Vorgängern, politischen Vorgängern, den früheren Parteien je nach ihrer politischen Einstellung mit ihren Leuten stark durchsetzt worden. Ich erwähnte die Besetzung der Polizeipräsidenten und der interneren Polizeileitungsstellen im preußischen Innenministerium. Es war also so, dass ich hier in den Außenstellen noch unsere Gegner, unsere bittersten Gegner, die bisher mit dieser Polizeigewalt gegen uns ja stets scharf vorgegangen waren, vorfand. Eine ganz leichte Auflockerung war vor mir erfolgt, während der Zeit, da die sozialdemokratische Regierung Braun-Severing durch Herrn von Papen abgelöst worden war. Da waren auch die schärfsten Gegner aus dieser Polizei entfernt worden. Immerhin waren die wichtigsten Stellen mit absoluten politischen Gegnern noch besetzt. Ich konnte nun nicht gut erwarten, dass diejenigen, die gestern noch die Polizei mit allem Nachdruck gegen uns einzusetzen bereit waren, heute mit der gleichen Loyalität für den neuen Staat eintreten würden. Es gab auch vor unserer Zeit eine politische Polizei in Preußen. Es war dies die Polizeiabteilung 1a. Und ihre Aufgabe war in erster Linie die Überwachung und der Kampf gegen den Nationalsozialisten und auch zum Teil gegen die Kommunisten. Ich hätte nun einfach diese politische Polizei neu besetzen können und sie unter der alten Firma weiterlaufen lassen. Die Situation war aber durch unsere Machtergreifung eine andere. Denn zu dieser Zeit, wie ich vorhin erwähnte, war die Kommunistische Partei außerordentlich stark. Sie hatte über 6 Millionen Wähler, hatte in ihren Rotfrontverbänden eine durchaus revolutionär eingestellte Machtinstrument. Ich konnte deshalb mit dieser Abteilung, so wie sie bestand, diese Gefahr nicht abwehren. Ich brauchte nicht nur eine zuverlässige politische Polizei in der Zentralstelle, sondern ich brauchte sie auch in den Außenstellen. Ich musste also das Instrument vergrößern. Um von vornherein klarzustellen, dass die Aufgabe dieser Polizei die Staatssicherung war, nannte ich sie Staatspolizei, geheime Staatspolizei, und schuf gleichzeitig die Außenstellen für diese Polizei. Ich nahm eine große Reihe von unpolitischen Beamten, die das Fachkönnen hatten, hinein und nahm am Anfang weniger aus der Parteisphäre hinein, weil ich zunächst Wert auf die Facheignung legen musste. Ich wollte auch, dass diese Polizei sich ausschließlich mit der Sicherung des Staates gegen Staatsfeinde zunächst befassen sollte. Auch den Führer, den ich hierfür außersah, war nicht aus der Partei, sondern kam aus der bisherigen Polizei. Der war bereits schon dort, der Minister, damalige Oberregierungsrat, später Ministerialrat Diel. Und ebenso waren die Hauptleiter der Geheimstaatspolizei Beamte, die nicht aus der Partei waren. Später floss dann mehr und stärker das Parteielement in die Staatspolizei ein. Der Auftrag war, zunächst so rasch wie möglich die Sicherungsvoraussetzungen gegen jede Aktion von links her zu schaffen. Ich wusste, es hat nachher sich auch erwiesen, dass das Haus der Kommunisten in Berlin, das Liebknechthaus, sehr stark befestigt war und sehr viel Waffen enthielt. Wir hatten auch damals Verbindungen aufgedeckt, die sehr stark zwischen der russischen Handelsvertretung und der Kommunistischen Partei Deutschlands vorhanden waren. Selbst wenn ich, wie ich es getan habe, mit einem Schlage zunächst Tausende von kommunistischen Funktionären festsetzte, war damit zunächst eine unmittelbare Gefahr im ersten Augenblick beseitigt, aber durchaus nicht eine Gefahr an sich. Es galt die geheimen Verbindungen, das Netz dieser geheimen Verbindungen aufzudecken, laufend zu überwachen, kurieren, die Treffs und so weiter. Dazu musste sich eine Polizei spezialisieren. Die Sozialdemokratische Partei sah ich im Großen und Ganzen, besonders was ihre Mitglieder anbelangt, nicht als annähernd so gefährlich an, aber selbstverständlich waren sie auch absolute Gegner unseres Staates, unseres neuen Staates, und ein Teil dieser Funktionäre waren radikaler, ein anderer Teil weniger radikal. Die radikaleren stellte ich ebenfalls unter diese Überwachung. Während eine ganze Reihe von früheren sozialdemokratischen Ministern, Oberpräsidenten und höheren Beamten, wie ich vorhin sagte, in aller Ruhe verabschiedet wurden, ihre Pension bekamen und nichts gegen sie unternommen worden ist. Aber es gab ja auch andere Funktionäre der Partei, der Sozialdemokratischen, auf die absolut aufgepasst werden musste. So war die geheime Staatspolizei mit dieser Zweckaufgabe von mir zunächst in Preußen geschaffen worden. Denn die anderen Länder gingen mich zu diesem Zeitpunkt noch nichts an. Die Durchorganisierung der übrigen Polizei ist hier nicht von solcher Bedeutung. Als nun die Notwendigkeit sich zeigte, Ruhe zunächst einmal zu schaffen und das gefährlichste Element der Unruhe gegen uns, gegen den neuen Staat zu beseitigen, fasste ich den Entschluss, dies dadurch zu tun, dass ich schlagartig die kommunistischen Funktionäre und Führer festsetzen wollte. Ich ließ eine Liste zu diesem Zweck aufstellen Und es war mir klar, dass wenn ich auch nur die wichtigsten dieser Funktionäre, die gefährlichsten, festsetzen würde, es sich um mehrere Tausend handeln müsste. Denn es war nicht nur notwendig, aus den Parteifunktionären, sondern auch Rotfront und sonst hier, auch die Kommunisten hatten ja angeschlossene Verbände. Diese Festnahme folgte ja nun aus Staatssicherung und Gründen der Staatsnotwendigkeit. Es galt also, eine Gefahr zu beseitigen. Hier war nun nur eine Möglichkeit gegeben, die der Schutzhaft. Das heißt, zunächst die Leute, gleichgültig, ob ihnen in diesem Augenblick schon eine staatsfeindliche oder hochverräterische Handlung nachgewiesen werden konnte, oder ob man die von ihnen erwarten konnte, davon abzuhalten und durch die Schutzhaft davon auszuschalten. Das war nun nicht neu und keine nationalsozialistische Erfindung. Denn schon bereits im Vorher waren solche Schutzhaftmaßnahmen im Reich durchgeführt worden. Und zwar damals teils auch schon gegen Kommunisten, vor allem aber gegen uns Nationalsozialisten. Die Gefängnisse standen hierzu erstens mal nicht zur Verfügung. Und ich wollte auch von Anfang an betonen, dass es sich hier um einen politischen Staatsakt der Staatsnotwehr handelte. Ich sagte deshalb, diese Männer sollten zunächst in Lagern, ein oder zwei Lager war damals vorgeschlagen worden, zusammengefasst werden. Weil ich noch nicht übersehen konnte zu diesem Zeitpunkt, wie lang die Festhaltung dieser Leute notwendig war, auch noch nicht übersehen konnte, wie sich beim weiteren Aufdecken der ganzen kommunistischen Bewegung die Anzahl vergrößern würde. Bei der Besetzung des Karl-Liebknecht-Haus wurde so viel Waffen, Material, Vorbereitung, Bürgerkrieg gefunden, dass man das, wie ich sagte, in seiner Ausweitung, Ausdehnung noch nicht überblicken konnte. Haben Sie die Behandlung der Häftlinge überwacht? Ich habe selbstverständlich Anweisungen gegeben, dass solche Dinge zu unterbleiben hatten, dass sie vorkamen und überall in größerem oder kleinerem Ausmaß vorkommen, habe ich eben gesagt. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass diese Dinge nicht passieren sollen, schon weil mir daran gelegen war, einen Teil dieser Menschen für uns wieder zu gewinnen und umzuschulen. Sind Sie bei Missständen, die Ihnen bekannt wurden, eingeschritten? Ich habe mich um die Konzentrationslager persönlich bis Frühjahr 34 gekümmert. Es waren, wie gesagt, zwei, höchstens drei in Preußen. Ich kann nicht heute sagen, wer mir eine Andeutung machte, dass Thälmann geschlagen worden sei. Ich habe ihn unvermittelt und ohne Benachrichtigung bevor den Dienststellen kurz zu mir kommen lassen. Direkt zu mir in mein Zimmer. Und habe ihn ganz genau ausgefragt. Er sagte mir, dass er bei, besonders am Anfang, bei Vernehmungen geschlagen worden sei. Ich habe daraufhin, wie der Zeuge schon bekundet hat, der dabei war, Thälmann gesagt, dass ich das bedauerte. Ich habe ihm aber gleichzeitig gesagt, lieber Thälmann, wenn ihr zur Macht gekommen wärt, so wäre ich voraussichtlich nicht geschlagen worden, aber ihr hättet mir sofort den Kopf abgeschlagen. Das bestätigte er mir auch freundlich. Ich habe ihm darauf gesagt, er möchte in Zukunft ganz frei, wenn irgendetwas, nicht nur ihm, sondern auch den anderen in dieser Richtung geschehen würde, Mitteilung machen. Ich könnte nicht immer dabei stehen, aber es sei nicht mein Wille, dass irgendwelche Hoheitsakte an Ihnen verübt werden sollten. Ich betone, dass ich dann später nur, um diesen Fall zu demonstrieren, der immerhin kein unbedeutend traf, die Frau Thälmanns, ich glaube, es war Ende 44, nochmal an mich gewandt hat, um Hilfe, dass ich ihren Brief auch sofort beantwortet habe. Ich habe damals auch das könnte ich unter Beweis stellen, für Familien der Inhaftierten finanziell zum Teil sorgen lassen, soweit die Sorgen notwendig waren. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die wilden KZs, die erwähnt worden sind und die ja zur Abstellung von Missständen gehören, erwähnen. Zunächst wusste ich nichts davon, aber dann wurde mir ein solches Lager in der Nähe von Stettin bekannt. Es war durch den damaligen Gauleiter Karpenstein von Pommern eingerichtet worden. Ich habe dieses Lager, Sie werden sich, der Anwalt wird sich erinnern, dass er unabhängig von mir, von einem Insassen während der Zeit des Prozesses eine Nachricht bekommen hat darüber, den ich gar nicht kenne, sofort schließen lassen und habe, was ebenfalls zu belegen ist, die Schuldigen, die dort Hoheitsakte verübt haben, durch den Staatsanwalt anklagen lassen, vor Gericht bringen lassen. Karpenstein, Ausschluss aus der Partei, wurde erreicht. Ein zweites solches Lager wurde dann in Breslau festgestellt, das Heines eingerichtet hatte. Ich weiß heute nicht, was dort vorgekommen ist. Jedenfalls war es ein nicht erlaubtes, von mir nicht erlaubtes Lager. Ich habe es ebenfalls sofort geschlossen, aufgelöst. Heines war einer derjenigen engsten Mitarbeiter von Röhm, auf die ich später zu sprechen komme. Soweit ich mich erinnere, den Ort kann ich nicht mehr angeben, genau, war in der Nähe von Berlin noch ein solches wildes Lager seitens des Berliner, des A-Führers Ernst, der bei mir schon immer im Verdacht gewisser Rohheitsakte stand, geheim errichtet worden. Auch das wurde geschlossen und Ernst gehörte zu jenen üblen Erscheinungen, die im Röhmputsch beseitigt wurden. Ist ja die Möglichkeit vorhanden, Insassen von Konzentrationslagern während dieser Zeit, 33, Anfang 34, genügend zu befragen, ob in jener Zeit auch nur annähernd das geschehen ist, was später dann geschehen ist. Haben Sie, nachdem eine Festigung der Macht eingetreten war, in großem Umfange Entlassungen von Häftlingen vorgenommen? In welcher Zeit ist das gewesen? Ich habe Weihnachten 1933 angeordnet, dass die leichteren Fälle, das heißt die ungefährlicheren, oder die, von denen man den Eindruck hatte, dass sie sich mit der Lage abgefunden hatten, in einer ungefähren Höhe war damals bestimmt worden von 5.000, entlassen werden sollten. Ich wiederholte dies noch einmal im September 34 mit 2.000 Insassen. Ich betone immer wieder, dass sich das ausschließlich auf Preußen bezieht. Es wurde damals, soviel ich mich erinnere, ich kann es aber nicht genau sagen, ein Lager aufgelöst oder jedenfalls vorübergehend geschlossen. Diese Tatsache ist erwähnt worden zu einem Zeitpunkt, wo kein Mensch daran denken konnte, dass sie jemals Gegenstand einer gerichtlichen, internationalen Untersuchung sein würde. Wie lange haben Sie die Leitung der KZ gehabt und der Gestapo? Bis zu welchem Zeitpunkt? Ich hatte sie tatsächlich und de facto bis Anfang 34. Das heißt, Anfang 34 war Diels der Führer und trug mir laufend Dinge über die geheime Staatspolizei vor, damit auch der Konzentrationslager. Währenddessen war um Preußen herum eine Polizeigruppierung derart entstanden, dass Himmler in allen anderen Ländern Deutschlands die Polizei bekommen hatte, nur nicht in Preußen. Er hatte also dort dann auch wohl in Anlehnung an meine Maßnahmen geheime Staatspolizeien eingerichtet, weil die Polizeien auch damals noch immer Landessache waren. Es gab eine bayerische, eine württembergische, eine badische, eine hessische, eine sächsische und so weiter und so weiter. Von all diesen Polizeien war er der Führer geworden und strebte nun natürlich verständlicherweise die Führung auch der Polizei in Preußen an. Ich war damals mit Diels sehr zufrieden und sah von meinem Standpunkt aus keine Veranlassung, hier eine Änderung eintreten zu lassen. Und diese Bestrebungen, glaube ich, setzten schon im Spätsommer 33 ein. Kurz nachdem ich im Frühjahr 34 das preußische Innenministerium an das Reichsinnenministerium mit übertragen hatte und somit als Ressortminister ausschied, drängte nun wohl Himmler, nehme ich an, beim Führer stärker danach, nach diesem Vorgang nun auch in die preußische Polizei eingeschaltet zu werden. Ich habe damals mich nicht ausgesprochen dagegen gewendet. Es war mir nicht angenehm, ich wollte meine Polizei selber lenken. Aber als der Führer mich doch darum gebeten hat und sagte, es wäre das Richtige und Zweckmäßige und es sich ja doch irgendwie notwendig erwies, dass über das ganze Reich einheitlich der Staatsfeind bekämpft wurde, gab ich de facto die Leitung an Himmler, seinerseits Heydrich einsetzte, behielt sie aber die Jure noch bei, weil ja noch keine Reichspolizei vorhanden war. Die übrige Polizei, die Landespolizei, das heißt die uniformierte Polizei, übergab ich ihm nicht damals, weil diese Polizei von mir zu einem großen Teil, was ich später ausführen werde, ja in Preußen militärisch organisiert wurde, um sie für die künftige Aufrüstung einzuschleusen. Aus diesem Grunde konnte und wollte ich ihm die uniformierte Polizei nicht geben, weil die nach rein militärischen Grundsätzen ausgebildet wurde von mir, meine Veranlassung, meine Verantwortung, und direkt mit Polizei wenig mehr zu tun hatte, bis sie 1935 der Wehrmacht von mir übergeben werden konnte. Sie erwähnen 1936 wurde das Reichspolizeigesetz geschaffen, damit der Chef der deutschen Polizei, und damit ging auch die Jure und formell die Polizei endgültig an den Reichsführer SS, und wie er damals firmiert wurde, Chef der deutschen Polizei, glaube ich, ähnlich über. Sie sprachen gestern von der Röhm-Revolte. Wer war Röhm und worin bestand die Revolte? Röhm war seit 1931 Stabschef der SA. Das heißt, er war dem Führer, der selbst der oberste SA-Führer war, für die SA verantwortlich und führte sie in seinem Namen. Die Hauptgegensätzlichkeit zwischen Röhm und uns bestand darin, Röhm wollte, wie schon sein Vorgänger Pfeffer, einen stärkeren revolutionären Weg gehen. Während der Führer, wie ich vorhin sagte, die legale Entwicklung, deren Endsieg abzusehen war, empfohlen hatte. Nach der Machtübernahme wollte Röhm unter allen Umständen das Reichswehrministerium in die Hand bekommen. Das lehnte der Führer rundweg ab, da er die Wehrmacht in keiner Form irgendwie politisch führen oder auf sie einwirken lassen wollte. Zum Zweiten richtete sich das Streben, ich möchte sagen, der Röhm eingestellten Männer, auch in anderer Richtung auf einen revolutionären Akt. Sie waren gegen das, was sie Reaktion bezeichneten. Sie wollten sich einen bewusst mehr links gestellten Eindruck geben. Sie waren auch verschärft gegen die Kirche und auch sehr scharf gegen das Judentum. Sie wollten alles in allem, aber nur diese Clique, die aus ganz bestimmten Persönlichkeiten bestand, einen revolutionären Akt vornehmen. Dass Röhm diese, seine Gesinnungsmänner, überall in der SA in die obersten Stellungen einschleuste und die anständigen Elemente entfernte und die anständige und brave SA ohne ihr Wissen irreleitete, ist bekannt. Wenn Übergriffe in jener Zeit vorkamen, so lagen sie auch immer wieder bei denselben Persönlichkeiten, in erster Linie aus dem Berliner SA-Führer Ernst, dem Breslauer Heines, dem Münchner, Stettiner und so weiter bestanden. Einige Wochen vor dem Röhmputsch vertraute mir ein SA-Unter-SA-Führer an, dass er gehört habe, dass eine Aktion gegen den Führer und die zum Führer stehenden Männer der Bewegung geplant sei, damit das Dritte Reich schnellstens durch das endgültige Vierte Reich, wie der Ausdruck bei diesen Leuten war, abgelöst werden sollte. Ich selbst wurde gedrängt und gebeten, von meinem Hause nicht nur Posten des Polizeiregiments stehen zu lassen, sondern abwechselnd auch eine Ehrenwache der SA zu nehmen. Ich war darauf eingegangen und hörte auch dann durch den Führer dieser Truppe nach einer gewissen Zeit, wozu diese Ehrenwache bestimmt sei, um im gegebenen Moment die Festsetzung vorzunehmen. kannte Röhm gut. Ich ließ ihn kommen. Ich hielt ihm offen die Dinge vor, die ich gehört hatte. Ich erinnerte ihn an die gemeinsame Kampfzeit und forderte ihn auf, dem Führer unbedingte Treue zu halten. Er brachte ungefähr dieselben Argumente vor, die ich eben erwähnte. Aber versicherte mir, dass er selbstverständlich nicht daran dächte, irgendetwas gegen den Führer zu unternehmen. Kurz darauf erhielt ich weitere Nachrichten, dass er mit jenen Kreisen enge Verbindung habe, die ebenfalls in scharfer Ablehnung uns gegenüberstanden. Das war einmal der Kreis um den früheren Reichskanzler von Schleicher. Das war der Kreis um den aus der Partei ausgeschlossenen früheren Reichstagsabgeordneten und Organisationsleiter der Partei Gregor Strasser. Das waren Kreise, die den früheren Gewerkschaften angehört hatten. Und das streckten sich bis ziemlich weit links. Ich fühlte mich verpflichtet, nun mit dem Führer darüber zu sprechen. Zu meinem Erstaunen erklärte mir der Führer, dass auch er bereits die Dinge wisse und sie sehr bedrohlich ansehe. Er wollte aber die weitere Entwicklung abwarten und sorgfältig beobachten. Der nächste Akt ereignete sich ungefähr genauso, wie der Zeuge Körner das hier geschildert hat. Ich kann ihn übergehen. Ich erhielt den Auftrag, in Norddeutschland sofort gegen die betreffenden Männer des Röhm-Kreises vorzugehen. Ein Teil wurde bestimmt, dass er festgenommen werden sollte, von Ernst, den SA-Führer von Pommern, und zwei, drei verfügte der Führer im Laufe des Tages die Exekution. Er selbst begab sich nach Bayern, wo die letzte Tagung einer Reihe der Röhm-Führer stattfand und verhaftete persönlich Röhm und diese Leute in Wiessee. Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich schon die Sache bedrohlich, weil einige SA-Formationen unter Vorspiegelung falscher Parolen bewaffnet und aufgeboten waren. An einer einzigen Stelle kam es zu einem ganz kurzen Kampf. Zwei SA-Führer erschossen wurden. Als das Hauptquartier des SA-Führers Ernst in Berlin ausgehoben wurde, fand man in den Kellern dieses Hauptquartiers mehr Maschinenpistolen als die gesamte preußische Schutzpolizei besaß. Nachdem vom Führer verfügt war, aufgrund der Ergebnisse, die man in Wiessee vorgefunden hatte, wer aus Staatsnotstand erschossen werden sollte, wurde der Befehl zur Exekution für Ernst Heidebreck und einigen der nächsten Mitarbeiter Röhms gegeben. Es bestand kein Befehl, die anderen zu verhaftenden Leute zu erschießen. Es ist bei der Verhaftung des ehemaligen Reichskanzlers Schleicher dazu gekommen, dass sowohl er wie seine Frau getötet wurden. Im Laufe des Abends hörte ich, dass auch andere Leute erschossen worden seien. Auch solche, die mit diesem Röhmputsch überhaupt nichts zu tun hatten. Der Führer kam am selben Abend nach Berlin. Nachdem ich das am Spätabend oder in der Nacht gehört hatte, ging ich den nächsten Mittag zum Führer und bat ihn, sofort einen Befehl zu erlassen, dass jede weitere Exekution unter allen Umständen von ihm, dem Führer, verboten sei, obwohl noch zwei Leute, die sehr beteiligt waren und die der Führer für eine Exekution bestimmt hatte, noch am Leben waren. Diese blieben daraufhin auch am Leben. Ich bat ihn trotzdem, das zu tun, weil ich die Sorge hatte, dass die Sache aus der Hand gleiten konnte, wie sie schon zum Teil, wie es schon zum Teil geschehen war, und ich ihm vorstellte, dass auf keinen Fall ein weiteres Blutereignis daraus werden sollte. Der Führer hat dann diese Anordnung in meiner Gegenwart getroffen. Sie wurde allen Stellen sofort übermittelt. Die Aktion wurde dann im Reichstag bekannt gegeben und durch den Reichstag und den Reichspräsidenten als Staatsnotwehr oder Staatsnotstand gut geheißen. Wenngleich es bedauert wurde, dass wie bei all solchen Ereignissen immer eine Reihe von Missgriffen vorkam. Die Zahl der Opfer ist vielfach übertrieben. Soweit ich mich heute noch genau darauf erinnere, sind es 72 oder 76 Menschen gewesen, von denen der größere Teil in Süddeutschland exekutiert worden ist. Nun sind ja im Laufe der Jahre zahlreiche Geistliche, sowohl aus Deutschland als auch insbesondere aus den besetzten Gebieten, sie sprachen selbst eben von Polen und der Tschechoslowakei, in die KZs gebracht worden. War Ihnen darüber etwas bekannt? Mir war bekannt, dass zunächst in Deutschland eine Reihe von Geistlichen ins KZ gebracht worden waren. Der Fall Niemüller war allgemein bekannt. Ich möchte nicht näher auf ihn eingehen, weil er bekannt ist. Eine Reihe anderer Geistlicher wurden ins KZ eingeliefert, aber erst in den späteren Jahren, wie es eben zur Verschärfung des Kampfes gekommen war, weil sie auf der Kanzel politische Reden hielten, Kritik an Maßnahmen des Staates oder der Partei übten. Und je nachdem der Schärfe dieser Kritik wurde nun von der Polizei eingegriffen. Ich habe auch hier einmal Himmler gesagt, dass ich es nicht für klug halte, Geistliche festzusetzen. Solange sie der Kirche reden, sollten sie reden, was sie wollten. Wenn sie außerhalb der Kirche politische Reden halten würden, dann könnte er ja gegen dies vorgehen, wie bei allen anderen, die staatsfeindliche Reden halten würden. Es sind auch einige Geistliche, die sehr weit in ihrer Kritik gegangen sind, nicht verhaftet worden. Was die Verhaftung von Geistlichen aus besetzten Gebieten anbelangt, so habe ich davon gehört und sagte vorhin schon, dass dies nicht auf der kirchlichen Ebene so sehr der Fall war oder gar weil sie Geistliche waren, sondern weil sie ihm gleichzeitig sehr starke, verstehe das von ihrem Standpunkt aus, Nationalisten waren und somit oft in gegnerische Handlungen gegen die Besatzungsmacht verwickelt waren. Das Parteiprogramm befasst sich in zwei Ziffern, glaube ich, mit der Judenfrage. Wie war Ihre grundsätzliche Einstellung zu dieser Frage? Diese Frage, die ja in der Anklage so sehr stark hervorgehoben wurde, zwingt mich unter allen Umständen dazu, gewisse Voraussetzungen einzuschalten. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1918 trat in Deutschland das Judentum sehr stark hervor. Auf allen Gebieten, besonders stark auf dem politischen, im allgemeinen geistig-kulturellen und ganz besonders dem wirtschaftlichen. Die Frontkämpfer kamen zurück, hatten nichts, standen vor nichts und sahen nun sehr viele jüdische Elemente, die im Laufe des Krieges aus Polen und dem Osten gekommen waren, in Positionen, besonders wirtschaftliche. Es ist ja bekannt, dass unter dem Einfluss des Krieges mit seinen Geschäften, der Demobilmachung wiederum mit den großen Geschäftsmöglichkeiten, der Inflation und Deflation ungeheure Verschiebungen und Verlagerungen in den Vermögensschichten stattfanden. Es waren sehr viele Juden, die nicht die genügende Zurückhaltung übten und immer stärker im Bilde des öffentlichen Lebens hervortraten, sodass sie zu vergleichen geradezu aufforderten, der Anzahl, die sie stellten, und der Beherrschung der Positionen, die sie hatten, im Gegensatz zum deutschen Volk. Hinzu kam, dass gerade jene Parteien, die von den national Eingestellten abgelehnt wurden, ebenfalls ein in keinem Verhältnis zur Zahl der Juden stehendes jüdisches Führertum aufwiesen. Dies galt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich, das wir ja immer als einen deutschen Bestandteil ansahen. Dort war die Führung der gesamten Sozialdemokratie fast ausschließlich in jüdischen Händen. Sie spielten eine sehr große Rolle in der Politik, gerade der Linksparteien, und traten dann auch sehr stark in der Presse aller Richtungen hervor. Es erfolgten damals derartige, fortgesetzte und laufende Angriffe auf alles Nationale, nationalen Begriffe, nationalen Ideale. Ich erinnere daran an all die Zeitschriften, Artikel, die hier Dinge in den Schmutz zogen, die uns noch heilig waren. Ich erinnere an die Verzerrungen, die auf dem Gebiet der Kunst ebenfalls in dieser Richtung ausgeführt wurden, an Theaterstücke, die das Frontkämpfertum tief in den Schmutz zogen. Das Ideal des tapferen Soldaten wurde besudelt. Ich könnte hier einen ungeheuren Stapel vorlegen an derartigen Artikeln, Büchern, Darstellungen und so weiter. Ich würde dies viel zu weit führen und ich selbst bin auf diesem Gebiet auch nicht so bewandert. Dadurch entstand eine Abwehrbewegung, die nicht etwa vom Nationalsozialismus geschaffen wurde, sondern sie war vorher schon da und bestand schon während des Krieges sehr stark. Kam noch viel stärker zum Durchbruch nach dem Kriege wie der Einfluss des Judentums sich derartig auswirkte. Zudem war vieles, gerade auf dem kulturellen Gebiet, im geistigen Gebiet, so ganz anders zum Ausdruck gebracht worden, wie es dem deutschen Empfinden entsprach. Auch hier klaffte eine große Kluft auf. Welchen Anteil hatten Sie an dem Erlass der Nürnberger Gesetze vom September 35? Ich habe diese Gesetze in meiner Eigenschaft als Präsident des Reichstages hier in Nürnberg, wo zu diesem Zeitpunkt der Reichstag zusammengetreten ist, verkündet, gleichzeitig mit dem Gesetz über die neue Reichsflagge. In der Anklage ist einmal die Behauptung aufgestellt, dass die Vernichtung der jüdischen Rasse ein Teil der Planung von Angriffskriegen gewesen sei. Das hat mit Angriffskriegen, Planung von Angriffskriegen nichts zu tun. Es war auch nicht die Vernichtung der jüdischen Rasse vorher geplant. Sind Sie beteiligt an dem Vorgehen gegen die Juden in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober 38? Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich habe gestern aus dem Kreuzverhör des Zeugen Körner ersehen, dass hier ein Missverständnis entstanden ist. Am 9. November wurde der Marsch auf die Feldherrnhalle gefeiert. Dadurch, dass dieser Marsch jedes Jahr wiederholt wurde. Und hierzu kamen auch die entscheidenden Führer der Bewegung zusammen. Dies meinte Körner, als er sagte, dass alles nach München kam. Nachdem der Marsch vorbei war, trafen sich die meisten im Münchner Rathaus zu einem Essen, an dem der Führer ebenfalls teilnahm. Ich habe an diesem Essen an keinem Jahr teilgenommen, da ich den Münchner Aufenthalt an diesen Tagen benutzte, um nachmittags andere Dinge zu erledigen. Habe auch diesmal nicht an dem Essen teilgenommen, auch Körner nicht, sondern bin mit ihm zusammen am Abend mit meinem Sonderzug nach Berlin zurückgefahren. Wie ich später erfahren habe, bei der Untersuchung, hat bei diesem Essen, nachdem der Führer es verlassen hat, Goebbels bekannt gegeben, dass der schwerverwundete Gesandtschaftsrat in Paris diesen Verwundungen erlegen sei. Es gab eine gewisse Erregung. Und daraufhin hat Goebbels scheinbar dann Worte über Vergeltung gesprochen und in seiner Art, er war vielleicht der allerschärfste Vertreter des Antisemitismus, hier die Auslösung zu den Ereignissen sicherlich gegeben. Nachdem der Führer weg war, ich selbst erfuhr von den Dingen tatsächlich bei Ankunft in Berlin. Und zwar zunächst der Schaffner meines Wagens sagte mir, in Halle habe er Brände gesehen. Eine halbe Stunde später ließ ich den Adjutanten vor, der mir meldete, dass es in der Nacht zu Krawallen gekommen sei, jüdische Geschäfte geplündert und eingeworfen seien, Synagogen seien angezündet worden. Mehr konnte ich zunächst, wusste er selbst nicht. Ich fuhr in meine Wohnung und habe sofort bei der Gestapo anrufen lassen und einen Bericht über die Vorgänge in der Nacht gefordert. Dies ist der Bericht, der auch hier angezogen worden ist und den mir der Leiter der Gestapo Heydrich über die Ereignisse machte, soweit er sie bis zu dem Zeitpunkt, also am Abend des ersten, des darauffolgenden Tages, glaube ich, war es, wusste. Der Führer traf ebenfalls im Lauf des Vormittags in Berlin ein. Ich habe dort ihm gesagt. Mittlerweile hörte ich, dass Goebbels mindestens stark beteiligt war als Urheber. Ich sagte dem Führer, es sei für mich unmöglich, dass derartige Vorgänge gerade jetzt geschehen. Ich gebe mir die größte Mühe, im Vierjahresplan die gesamte Wirtschaft aufs Äußerste zu konzentrieren. Ich habe und hätte in Ansprachen an das Volk aufgefordert, jede alte Zahnpastentube, jeden rostigen Nagel, jedes Altmaterial zu sammeln und zu verwerten. Es wäre unmöglich, dass ein Mann, der für diese Dinge nicht verantwortlich wäre, meine schwere wirtschaftliche Aufgabe dadurch stört, dass er so viel wirtschaftliche Werte einerseits dadurch vernichtet werden, andererseits eine solche Unruhe in das Wirtschaftsleben hineingebracht wird. Der Führer entschuldigte etwas, Goebbels stimmte mir aber im Großen und Ganzen zu, dass sich diese Dinge nicht ereignen sollten und dürften. Ich machte ihn auch aufmerksam, dass so kurz nach dem Münchner Abkommen diese Dinge auch außenpolitisch durchaus ungünstig von Einwirkung werden. Am Nachmittag sprach ich nochmals mit dem Führer. Unterdessen war Goebbels bei ihm gewesen, dem ich ebenfalls in unmissverständlicher Weise telefonisch meine Auffassung in sehr scharfen Worten durchgegeben hatte. Ich sagte ihm damals noch ausdrücklich, ich hätte keine Lust, für seine unbeherrschten Äußerungen nachher die Zeche zu bezahlen, wirtschaftlich gesehen. Der Führer war mittlerweile durch Goebbels etwas umgestimmt worden. Was ihm Goebbels gesagt hat, wie weit er von Erregung der Volksmenge beim Führer sprach, von dringenden Ausgleichen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Einstellung des Führers nicht mehr so wie bei meiner ersten Beschwerde. Während wir sprachen, kam Goebbels hinzu, der im Hause war, und begann mit seinen üblichen Äußerungen, dass es nicht hingenommen werden könnte, dies sei nun der zweite oder dritte Mord im Ausland eines Juden an einem Nationalsozialisten. Und damals fiel auch zum ersten Mal von seiner Seite der Vorschlag der Auferlegung einer Buße. Und zwar wünschte er, dass die Gaue für sich eine derartige Buße einziehen sollten und nannte auch eine ganz unverständlich hohe Summe. Ich widersprach und sagte dem Führer, wenn eine Buße, dann nur durch das Reich, denn Herr Goebbels hat hier die meisten Juden in Berlin und wäre deshalb nicht der Geeignete, diese Dinge zu machen, weil er hier am meisten interessiert sei. Außerdem, wenn solch eine Maßnahme gemacht würde, so habe nur der souveräne Staat dazu das Recht. Nach kurzem Hin und Her über die Höhe wurde 1 Milliarde festgelegt. Ich machte den Führer aufmerksam, dass natürlich unter Umständen diese Summe Rückschläge auf das Steueraufkommen haben würde. Der Führer wünschte dann und befahl, dass numero auch die wirtschaftliche Lösung durchgeführt würde, damit kein weiterer Anlass zu solchen Vorkommnissen sei, sollten in erster Linie die nach außen sichtbaren und bekannten jüdischen Geschäfte arisiert werden. Besonders die Kaufhäuser, weil hier immer wieder es zu Zwistigkeiten kam, dadurch, dass Beamte und Angestellte der Ministerien, die nur zwischen 6 und 7 Uhr abends Zeit hatten einzukaufen, sich oft dahin begaben und dadurch Schwierigkeiten hatten. Er ordnet im Großen dann und Ganzen an, was zu geschehen habe. Ich habe dann daraufhin die Sitzung des 12. November einberufen, mit den für diese Aufgaben zuständigen Ressorts. Der Führer hatte leider verlangt, dass in dieser Kommission, sollte eine Kommission eingesetzt werden, Goebbels mitvertretend sein sollte. Er war auch anwesend, obwohl ich sagte, dass er mit den wirtschaftlichen Dingen nichts zu tun habe. Es ging dann sehr lebhaft zu. Wir waren alle gereizt in dieser Sitzung. Ich habe dann die wirtschaftlichen Gesetze entwerfen lassen und habe sie dann herausgegeben. Andere Vorschläge, die außerhalb der Wirtschaftssektors lagen, Reisebeschränkung, Aufenthaltsbeschränkung, Beschränkung in Bädern und so weiter, habe ich für meine Person, weil nicht zuständig dafür und weil ich nicht Auftrag für diese hatte, abgelehnt. Sie sind später dann auf dem polizeilichen Sektor erlassen worden, nicht von mir, und haben dann durch mein Eingreifen verschiedene Ausgleiche und Milderungen gefunden. Ich möchte betonen, dass ich zwar, obwohl ich schriftlichen Auftrag und Befehl, mündlich und schriftlich, vom Führer gehabt habe, diese Gesetze durchzuführen und zu erlassen, ich die volle und ganze Verantwortung für diese von mir gezeichneten Gesetze auf mich nehme, denn ich habe sie erlassen und bin damit für sie verantwortlich. Und denke nicht, mich hinter dem Befehl des Führers in irgendeiner Form zu verstecken. Ich musste mir zunächst einmal ansehen, wer kommt als Gegner, Kriegsgegner für Deutschland zunächst in Frage. Und reichen die technischen Voraussetzungen für Begegnung eines solchen Angriffes, der auf Deutschland kommen würde, aus? Als Gegner kam in Frage Russland, den ich als Hauptgegner ansah, kam aber auch in Frage England, Frankreich, auch Italien. Ich musste ja mit allen pflichtgemäß rechnen. Für den europäischen Kriegsschauplatz genügten mir zunächst Bomber, die die wichtigen Zentren der Rüstungsindustrie und eines feindlichen Luftaufmarsches erreichen konnten. Ich brauchte also zunächst keine, die darüber hinausgingen. Es war wichtiger, mehr zu besitzen, die diese Möglichkeit hatten. Aber ich habe ja in der Ansprache an die Luftzeugindustrie keinen Zweifel darüber gelassen, dass ich sehnlichst und dringend einen Bomber wünschte, der auch mit der notwendigen Bombenlast nach Amerika fliegen könnte und wieder zurück. Ich habe sie aufgefordert, eifrigst daran zu arbeiten, für den Fall, dass hier Amerika in einen Krieg gegen Deutschland eintreten würde, ich ebenfalls die amerikanische Rüstungsindustrie belangen könnte. Es war also nicht an dem, dass ich sie nicht wollte. Ich habe sogar, wie ich mich erinnere, ein größeres Preisausschreiben für Bomber gemacht, die in großen Höhen und damit mit großen Geschwindigkeiten große Strecken überwinden konnten. Bereits vor Kriegsbeginn haben wir ja schon das propellerlose Flugzeug zu entwickeln begonnen. Alles in allem möchte ich abschließend sagen, ich habe alles getan, was unter den damaligen technischen und fabrikatorischen Voraussetzungen an Höchstmaß für den Aufbau und die Aufrüstung einer starken Luftwaffe getan werden konnte. Und bei den damals technischen Erkenntnissen, dass nach 5 Jahren Krieg andere technische Erkenntnisse und taktische Erkenntnisse auftreten können, ist ein Erfahrungsgrundsatz. Ich wollte bereit sein, eine Luftwaffe zu besitzen, die, wie auch die politische Lage sich entwickeln sollte, stark genug wäre, das Vaterland zu schützen und stark genug, dem Feind des Vaterlands Schläge beizubringen. Es ist durchaus richtig, wenn der Herr Oberrichter Jackson gefragt hat, ob die schnelle Erledigung Polens und Frankreichs darauf zurückzuführen ist, dass die deutsche Luftwaffe hier nach modernen Grundsätzen so ausgiebig mitwirkte. Es war dies die entscheidende und die tatsächliche Voraussetzung hierfür. Hier ist wiederholt eine Bezeichnung aufgetaucht, Reichsforschungsrat. Um welche Einrichtung handelt es sich dabei? Ich glaube, es war im Jahr 1943, als ich den Auftrag erhielt, die gesamte deutsche Forschung, insonderheit, soweit sie für die Kriegführung dringend notwendig war, zusammenzufassen. Leider geschah diese Zusammenfassung viel zu spät. Es sollten Parallelforschungen vermieden und ebenso unnötige Forschungen ausgeschaltet werden. Konzentration der gesamten Forschung auf die kriegswichtigsten Probleme. Ich selbst wurde Präsident des Reichsforschungsrates und stellte die Richtlinien für diese Forschung auf und fasste diese Forschung in den eben angedeuteten Sinne zusammen. Steht damit im Zusammenhang das Forschungsamt der Luftwaffe? Nein, das Forschungsamt der Luftwaffe war etwas absolut anderes, hatte mit Forschung einerseits und mit der Luftwaffe andererseits nicht das Geringste zu tun. Der Ausdruck war eine Art Camouflage. Denn als wir an die Macht kamen, war ein ziemliches Durcheinander in dem technischen Teil der Überwachung wichtiger Nachrichten. Ich habe deshalb zunächst das Forschungsamt gegründet, das heißt eine Stelle, wo alle technischen Einrichtungen zur Überwachung des Funkbetriebes, der Telegrafie, der Telefonie und aller sonstigen technischen Einrichtungen möglich war. Da ich damals nur Reichsluftfahrtminister war, konnte ich diese Apparatur nur bei mir unterbringen und wählte diesen Camouflage-Ausdruck. Der Apparat diente dazu, vor allen Dingen die auswärtigen Missionen, die wichtigen Persönlichkeiten, die mit dem Ausland telefonierten, telegrafierten, funken, wie das überall und in allen Staaten üblich ist, zu überwachen, zu dechiffrieren und den einzelnen Ressorts dann die Auswertung zuzustellen. Das Amt hatte keinen Agentendienst, keinen Nachrichtendienst, sondern war eine rein technische Stelle, erfasste Funkspruch, erfasste Telefongespräch, wo es befohlen war, zu überwachen, erfasste die Telegramme und gab die Auswertung an die interessierten Stellen. In diesem Zusammenhang kann ich betonen, dass ich auch viel über die Meldungen des Herrn Messerschmidt, die hier eine Rolle spielten, gelesen habe. Er war zeitweise der Hauptlieferant für derartige Meldungen. Welchen Zweck, welche Bedeutung hatte der geheime Kabinettsrat, der einige Zeit nach der Machtübernahme geschaffen wurde? Im Februar 1938 kam es zum Rücktritt des Kriegsministers Feldmarschall von Blomberg. Gleichzeitig, durch besondere Umstände, trat der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Fritsch, zurück oder besser gesagt, verabschiedete ihn der Führer. Dieser Zusammenfall dieser beiden Ausscheidungen oder Verabschiedungen belasteten in den Augen des Führers nach außen hin etwas stark die Wehrmacht. Er wollte nun eine gewisse Ablenkung und diese Änderung in der Wehrmacht durch ein Gesamtrevirement nach außen hin von dem einzigen Punkt der Wehrmacht abzulenken. Er sagte dabei, er wollte vor allem daran denken, das Außenministerium zu wechseln, da nur dieser Wechsel stark im Ausland notifiziert würde und das Augenmerk von den militärischen Dingen abzulenken geeignet sei. Ich habe damals dem Führer auf das Lebhafteste widersprochen. In persönlichen, langwierigen, langstündigen Unterredungen habe ich ihn dringend gebeten, von einem Wechsel des Außenministeriums Abstand zu nehmen. Er glaubte aber darauf bestehen zu müssen. Nun tauchte die Frage auf, was nach dem Rücktritt oder dem Wechsel besser gesagt von Herrn von Neurath zu geschehen habe. Der Führer wollte Herrn von Neurath, den er persönlich sehr hoch schätzte, absolut im Kabinett behalten. Ich selbst habe immer meine Verehrung für Herrn von Neurath Ausdruck gegeben. Um nun nach außen kein Absinken im Prestige des Herrn von Neurath herbeizuführen, kam ein Vorschlag, der ausschließlich von mir selber und allein ausging, an den Führer. Ich sagte ihm, um auch nach außen noch wenigstens erscheinen zu lassen, als ob Herr von Neurath nicht völlig von der Außenpolitik zurückgezogen sei, schlüge ich vor, ihn zum Vorsitzenden des Geheimen Kabinettsrates zu machen. Einen solchen Rat gäbe es zwar nicht, aber der Ausdruck wäre sehr schön und es könnte sich jeder darunter irgendetwas vorstellen. Der Führer sagte, wir können ihn aber nicht zum Vorsitzenden machen, wenn wir keinen Rat haben. Daraufhin sagte ich, dann machen wir einen. Und schrieb aus dem Handgelenk einige Personen auf, wie wenig diesem Rat Wert beilegte, mag daraus hervorgehen, dass ich, glaube ich, selbst als einer der Letzten drin erscheine. Die äußere Form nun wurde noch gegeben, Beratung in der Außenpolitik. Als ich zurückkam, sagte ich zu meinen Freunden, ich glaube, die Sache ist ganz gut gegangen, aber der Führer lässt sich schon von einem Außenminister wenig beraten, von einem Kabinettsrat in der Außenpolitik schon gar nicht. Zu tun werden wir damit nichts haben. Ich erkläre unter Eid, dass dieser Kabinettsrat nie zu keinem Zeitpunkt auch nur für eine Minute zusammengetreten ist, nicht mal zu seiner Konstitution. Ein Teil der Mitglieder weiß ich nicht, ob überhaupt Kenntnis hatte, dass sie dazugehören. Wann hat das Reichskabinett zuletzt getagt? Soweit ich mich erinnere, war die letzte Tagung des Reichskabinettes 1937. Und soweit ich mich erinnere, habe ich sogar die letzten Sitzungen bereits präsidiert, nachdem der Führer kurz zu Beginn weggegangen war. Der Führer hielt nichts von Kabinettssitzungen. Es war ihm der Kreis zu groß und es wurde ihm vielleicht auch zu viel dabei in seine Absichten gesprochen und er wollte es dann und dort anders haben. Von da ab haben nur mehr Einzelbesprechungen, einzelne oder zusammengefasste Besprechungen von interessierten Ressortministern stattgefunden. Die Versicherungen, die Hitler damals abgab bezüglich der Souveränität Österreichs, waren keine Täuschung, sondern ernst gemeint, er sah wahrscheinlich zunächst keine Möglichkeit. Ich selbst war in dieser Richtung erheblich radikaler und bat ihn wiederholt, sich keinesfalls in der österreichischen Frage festzulegen. Er glaubte aber, eine weitgehende Rücksicht in Richtung Italien zunächst nehmen zu sollen. Es war klar, dass besonders nachdem die Nationalsozialistische Partei in Deutschland zur Macht kam, auch die Nationalsozialistische Partei Österreichs mehr und mehr zu wachsen begann. Sie war aber schon vorher, vor der Machtergreifung, auch schon in Österreich vorhanden, wie überhaupt der Ursprung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei auf das Sudeten-Deutschland zurückgeht. Die Partei in Österreich war somit keinerlei eine fünfte Kolonne für den Anschluss. Denn den Anschluss wollte ja ursprünglich und immer das österreichische Volk selbst. Wenn nun der Anschlussgedanke bei der damaligen österreichischen Regierung nicht mehr in der Klarheit und Stärke vorhanden war, so nicht deshalb, weil sie nicht sich mit Deutschland zusammenschließen wollten, sondern weil die Regierungsform des Nationalsozialismus mit der Regierungsform der damaligen österreichischen Regierung nicht konform, in keiner Weise konform ging. Daraus ergaben sich nun die Spannungen in erster Linie in Österreich selbst, die von der Anklagebehörde hier wiederholt und mehrfach zum Vortrag und Lastenvortrag gebracht wurden. Sie mussten sich ergeben, diese Spannungen, zwangsläufig. Denn die einen nahmen den Anschlussgedanken an Deutschland als Nationalsozialisten ernster auf wie die Regierung. So entstand der gegenseitige politische Kampf. Dass wir mit unseren Sympathien auf Seiten der Nationalsozialisten standen, selbstverständlich. Zumal die Partei in Österreich außerordentlich schwer verfolgt wurde. Sie wurden auch zahlreich in Lager gesperrt, die genau dasselbe wie die Konzentrationslager waren, sie hießen nur anders. Der Leiter, Landesleiter in der österreichischen Partei, war zu einem gewissen Zeitpunkt ein Mann namens Habicht aus Wiesbaden. Ich kannte ihn vorher nicht, habe ihn dann einmal gesehen. Dieser täuschte beim Führer vor dem sogenannten Golfus-Fall vor, dass die österreichische Wehrmacht entschlossen sei, von sich aus etwas zu unternehmen, um die Regierung zum Anschluss zu bewegen oder zu stürzen. Wenn dies der Fall sei, ob sich die Partei in Österreich dem anschließen sollte. Wenn die Wehrmacht so etwas unternahm, so war die Auffassung des Führers, sollte sie in diesem Punkt politisch selbstverständlich von der Partei gestützt werden. Tatsächlich war das Ganze aber eine Irreführung insofern, als nicht die österreichische Wehrmacht gegen die österreichische Regierung vorzugehen beabsichtigte, sondern eine sogenannte Wehrmachtstandarte, die aus ehemaligen Mitgliedern und ausgeschiedenen oder entlassenen Mitgliedern der österreichischen Wehrmacht bestand und zur Partei bei der Partei eingetreten war. Mit diesem Täuschungsversuch machte dann Herr Habicht diesen Unternehmen in Wien. Ich war damals mit dem Führer in Bayreuth. Er wurde sofort berufen und der Führer machte ihm die allerschwersten Vorwürfe und sagte, dass er ihn falsch unterrichtet und hintergangen und betrogen habe. Den Tod Dollfuß bedauerte er sehr, weil das politisch für die Nationalsozialisten eine sehr schwer tragbare Angelegenheit war, besonders auch im Hinblick auf Italien. Italien ließ damals 5 Divisionen mobilisieren und an die Brennergrenze rücken. Der Führer wünschte eine rasche und möglichst durchgreifende Beruhigung. Das war der Grund, weshalb er Herrn von Papen gebeten hat, als außerordentlicher Botschafter nach Wien zu gehen und für eine möglichst rasche Beruhigung der Atmosphäre zu wirken. Man darf nicht vergessen, dass folgender etwas absurde Lage sich schon im Laufe der Jahre ergeben hatte, nämlich, dass ein rein deutsches Land wie Österreich nicht etwa von der Seite des Deutschen Reiches am stärksten regierungsmäßig beeinflusst wurde, sondern von der italienischen Regierung aus. Ich erinnere nur an den Ausspruch Mr. Churchills, dass Österreich praktisch eine Filiale Italiens wäre. Nach dem Dollfuß-Unternehmen stand Italien in sehr starker und ablehnender Haltung gegenüber Deutschland und ließ durchblicken, dass gerade Italien das Land sein würde, das alles gegen diesen Anschluss tun würde. Der Führer hat deshalb neben der internen Beruhigung des Verhältnisses Deutschland zu Österreich durch Herrn von Papen seinerseits versucht, in der Einstellung Mussolinis zu dieser Frage eine Änderung herbeizuführen. Er ging aus diesem Grunde damals kurz darauf nach Venedig. Kann auch sein, dass es vorher war. Jedenfalls war er bemüht, hier eine andere Auffassung zu erreichen. Ich hingegen stand auf dem Standpunkt, dass bei allem sonstigen Übereinstimmen auf, sagen wir mal, philosophischer Grundlage, Faschismus, Nationalsozialismus, mir der Anschluss meines Brudervolkes erheblich wichtiger sei wie diese Übereinstimmung. Und wenn sie nicht mit Mussolini ginge, müsste es gegen Mussolini gehen. Es kam dann der italienisch-abessinische Krieg. Die Sanktionen gegen Italien. Hierbei wurde auch unter der Hand, so nicht gerade greifbar, aber doch sichtbar, Deutschland in Aussicht gestellt, bei Beteiligung an den Sanktionen, ihm in der österreichischen Frage allgemein gesehen entgegenzukommen. Es war dies für den Führer ein sehr schwerer Entschluss, sich endgültig kontra Italien zu stellen und so den Anschluss zu erreichen oder sich Italien durch seine Haltung, pro-italienische Haltung oder korrekte Haltung, zu verpflichten und damit Italien als Anschlussgegner auszuschalten. Ich schlug ihm damals vor, bei der etwas vagen Anerbietung bezüglich Österreichs von Englisch französischer Seite erstmal festzustellen, wer hinter dem Angebot steht und ob wirklich beide Regierungen in diesem Punkt dann mit sich reden lassen und klare Zusicherungen geben, und zwar Zusicherungen in der Richtung, dass dies eine interne deutsche Angelegenheit sei und nicht vage Zusicherungen von allgemeinen Zusammengehen und so weiter. Es bestätigte sich mein Verdacht, dass wir keine ganz klipp und klare Zusicherung bekamen und unter diesen Umständen war es zweckmäßiger, Italien als Hauptanschlussgegner klar und eindeutig dadurch auszuschalten, dass man sich nicht zu Maßnahmen gegen das faschistische Italien verleiten ließ. Sanktionsmaßnahmen, Lieferungsmaßnahmen und so weiter. Ich stand nun weiter auf dem Standpunkt, dass das große nationale Interesse an der Vereinigung dieser Deutschen über alle Bedenken der Differenzierung der beiden derzeitigen Regierungen hinweggehen müsste. Nun konnte das nicht dadurch geschehen, dass die Regierung des großen Deutschen Reiches zurücktrat und vielleicht Deutschland an Österreich anschloss, sondern der Anschluss musste früher oder später durchgeführt werden. In den letzten Tagen sind hier wiederholt die Luftangriffe auf Warschau, Rotterdam und Coventry behandelt worden. sind diese Angriffe über die militärische Notwendigkeit hinaus durchgeführt. Die Zeugen haben vor allen Dingen der Feldmarschall Kesselring einen Teil davon berichtet. Aber aus diesen Aussagen musste ich wieder erkennen, was ja selbstverständlich ist, wie ein Befehlshaber einer Armee, Heeresgruppe oder Luftflotte letzten Endes doch nur einen Teilausschnitt übersieht. Als Oberbefehlshaber der Luftwaffe bin ich hingegen in der Lage, das Gesamtbild hier zu übersehen, da ich ja auch der verantwortliche Mann war, die Befehle hierfür zu erteilen und nach meinen Befehlen und nach meinen Gesichtspunkten die Flottenchefs ihre Richtung und Weisung erhielten, was sie zu machen hatten. Warschau. Ich möchte zunächst die Äußerung klarstellen, dass am ersten Morgen des Angriffes auf Polen eine ganze Reihe polnischer Städte, ich glaube, der Herr englische Anklagevertreter nannte sie dem Namen nach, angegriffen wurden. Ich habe die Namen nicht mehr so im Kopf. In meinen Anweisungen zum ersten Angriffstag auf Polen steht ausdrücklich: erstes Ziel, Zerschlagung und Vernichtung der feindlichen Luftstreitkräfte. Ist dieses erreicht, können die anderen Ziele ohne weiteres angegriffen werden. Deshalb Befehl, folgende Flugplätze anzugreifen. Ich bin sicher, ohne die Namen jetzt zur Hand zu haben, dass 80% der genannten Namen Städte sind, bei denen sich Flugbasen befunden haben. Das zweite Hauptziel, das aber am ersten Tage nur in geringem Ausmaße oder beim ersten Hauptschlag anzugreifen war, waren ganz besonders entscheidende Eisenbahnknotenpunkte für die Verschiebung größerer Truppen. Ich verweise darauf, dass kurz vor dem letzten und entscheidenden Angriff auf Warschau, Luftangriff, auf den ich gleich komme, der französische Militärattaché in Polen einen Bericht an seine Regierung geschickt hat, den wir vorzulegen in der Lage sind und den wir später in Paris gefunden haben, aus dem hervorgeht, dass selbst dieser Gegner erklärt, die deutsche Luftwaffe, er müsse dies zugeben, habe in Polen ausschließlich militärische Ziele angegriffen. Ausschließlich besonders betont. Warschau. Warschau war zunächst nur zwei Angriffsziele, lange bevor ist ein falscher Ausdruck, weil es rasch ging, also bevor die Einschließung Warschaus erfolgte. Das war der Flugplatz Okęcie, wo die Hauptmasse feindlicher polnischer Luftstreitkräfte war. Und das war der Bahnhof Warschau als einer der hauptstrategischen Bahnhöfe Polens. Das waren aber auch nicht die entscheidenden besprochenen Angriffe, sondern nachdem Warschau eingeschlossen war, wurde es zur Übergabe aufgefordert. Es lehnte die Übergabe ab. Im Gegenteil, ich erinnere an die Aufrufe, die die gesamte polnische Zivilbevölkerung und auch die Einwohnerschaft von Warschau aufforderten, energischen Widerstand, also nicht militärischen, sondern auch zivil, als Zivilisten was gegen das Völkerrecht bekanntlich ist, zu leisten. Trotzdem haben wir noch einmal verwarnt. Wir haben Flugblätter als erstes abgeworfen, nicht Bomben, indem wir die Bevölkerung aufforderten. Zum Zweiten haben wir, als der Kommandant auf seinen Standpunkt beharrte, aufgefordert, die Zivilbevölkerung vor dem Bombardement zu evakuieren. Als dann eine Funknachricht kam, der Kommandant wollte einen Parlamentär schicken, gingen wir darauf ein, warteten aber umsonst auf diesen. Wir haben dann wenigstens gefordert und erreicht, dass das diplomatische Korps und alle Neutralen auf einer von uns zu bestimmenden Straße Warschau verlassen konnten, was auch geschehen ist. Als dann auf die letzte Aufforderung, wo klar gesagt worden war, dass wir nunmehro gezwungen seien, auch die Stadt schärfstens anzugreifen, keine Übergabe erfolgte, wurde zunächst auf die Forts, dann auf die in der Stadt aufgefahrenen Batterien und Truppenteile zum Bombenangriff übergegangen. Das war der Angriff Warschau. Rotterdam. In Rotterdam war die Lage eine völlig andere. Um den Feldzug in den Niederlanden so rasch wie möglich zu beenden und damit einem Volk Blutvergießen zu ersparen, mit dem wir an sich keinen inneren Gegensatz hatten, hatte ich den Einsatz der Fallschirmdivision in den Rücken der gesamten holländischen Aufmarsch gegen Deutschland vorgeschlagen. Vor allem um die drei entscheidenden Brücken. Einmal die bei Moerdijk über den Rhein, dann die bei Utrecht und die bei Rotterdam in die Hand zu bekommen. Oder Dordrecht und Rotterdam in die Hand zu bekommen. Damit war von vornherein der Weg in den Rücken der Gesamtaufstellung gegeben. Und wenn dies gelingt, konnte die holländische Armee bei aller Tapferkeit sich nur wenige Tage halten. Dieser Aufmarsch oder das Abspringen meiner Fallschirmdivision an den drei Brücken gelang vollkommen. Während bei Moerdijk und Dordrecht die Sache schnell überwunden wurde, gelang der Teil in Rotterdam in schwierige Lage. Er wurde zunächst von holländischen Kräften eingeschlossen. Es kam alles darauf an, die Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke, die nebeneinander liegen, unzerstört unter allen Umständen in die Hand zu bekommen, denn nur dadurch war das letzte Einfallstor in den Rücken der Festung Holland offen. Während der Hauptteil in der südlichen Stadt Rotterdam war, waren einige kühne Stoßtrupps der Fallschirmtruppen über beide Brücken vorgedrungen und standen hart nördlich dieser beiden Brücken. Einmal in der Station, die gleich hinter der Eisenbahnbrücke nördlich des Flusses sich befand, und zum Zweiten in einem Häuserblock, der unmittelbar an der Nordkante der Straßenbrücke gegenüber dieser Station sich befand. Die bekannte Butter- oder Margarinefabrik, die später eine Rolle spielte. Dieser Stoßtrupp hielt sich trotz schwerster und überlegener Angriffe. Währenddessen kam von außen eine Panzerdivision Deutsche, die sich Rotterdam näherte, über Moerdijkbrücke und Dordrechtbrücke. Der Generalleutnant Schmidt gehörte dieser Gruppe von außen kommend an und führte der Panzergruppe. Der Generalstudent führte die Fallschirmdivision, die in Rotterdam war, also innen drin. Und daraus erklärt sich, dass einmal Kapitulationsverhandlungen mit dem von außen kommenden deutschen Kommandeur geführt wurden und zum Zweiten Kapitulationsverhandlungen mit den in der Stadt befindlichen die Fallschirmtruppen kommandierenden General. Und die beiden wurden dann, ich möchte hier nicht in die Ausführlichkeiten gehen, zusammengefasst. Bevor nun, wenn man zeitlich das genau überprüft, kann man es fast auf die Minute feststellen, es hier zu klaren irgendwie Abmachungen kam und abzusehen war, ob überhaupt kommt es zu einer Kapitulation oder kommt es zu keiner, ging zunächst ja nur um Rotterdam, befand sich die Gruppe nördlich der beiden Brücken in einem außerordentlich bedrängten und schweren Zustand. Der Zuzug über die beiden Brücken war schwierig. Sie lagen unter starkem Feuer, flankieren Maschinengewehrfeuer, könnte heute noch hier die Situation haargenau aufzeichnen, und auch Artilleriefeuer, sodass nur einzelne Leute, ich erinnere mich noch genau der späteren Situation an der Brücke, unter der Brücke, in hangelnder Stellung, also an den Händen sich fortbewegend, hinüber gelangen konnten, um aus der bestrichenen Feuer zu kommen. Es war angefordert worden, nördlich der Station auf dort stehende Batterien und auf die holländischen Streitkräfte, die auf der Straße zwischen Eisenbahn und Butterfabrik, die nach Norden führte, diese Stoßtrupps sehr bedrängten, mit Bomben anzugreifen, da in diesem Augenblick ja die Fallschirmtruppen keine Artillerie hatten und die Bombenkräfte die einzige Artillerie der Fallschirmtruppen darstellten. Und ich meinen Fallschirmern versichert hatte vor dem Unternehmen, dass sie unter allen Umständen den Schutz der Bomber gegen schweres Feuer bekommen würden. Drei Gruppen eines Geschwaders waren angesetzt. Der Hilferuf kam durch die Funkstation, die die Fallschirmer in Rotterdam hatten, die nicht so gut funktionierte, wie hier besprochen worden ist. Und zum Zweiten aus den erkennbaren, ausgelegten und abgesprochenen Erdzeichen, die die Aufklärungsflugzeuge zurückbrachten. Es handelt sich hier um Zeichen von Pfeilen, Richtungen, Buchstaben, die den Aufklärungsfliegern anwiesen, werden bedrängt von Artillerie aus nördlicher oder westlicher oder südlicher Richtung und so weiter. Daraufhin befahl ich der Luftflotte den Einsatz eines Geschwaders. Das Geschwader startete in drei Gruppen. Gruppe Peter Propter 25 bis 30 bis 36 Flugzeuge. Als die erste Gruppe kam, waren, soviel ich weiß, die Kapitulationsverhandlungen im Gang, aber mit noch keinem klaren, erkenntlichen Ziel. Trotzdem wurden Leuchtsignale, rote, abgeschossen. Die erste Gruppe fasste diese Leuchtsignale nicht auf, sondern warf verabredungsgemäß ihre Bomben genau in jenen Teil, der befohlen war. Es handelt sich genau, wenn ich mich der Zahl noch erinnere, im Höchstfall um 36 zweimotorige Flugzeuge, die in der Hauptsache 50 Kilo Bomben abgeworfen haben. Die zweite und dritte darauf kommende Gruppe erfasste die roten Leuchtzeichen und machte kehrt und warf ihre Bomben nicht ab. Eine Verbindung, Funkverbindung zwischen Rotterdam und den Flugzeugen bestand nicht. Die Funkverbindung ging von Rotterdam über mein Hauptquartier Luftflotte 2 zur Division Geschwader Bodenstelle, und von der Geschwader Bodenstelle war eine Funkverbindung zu den Flugzeugen gegeben. Es handelt sich hier um Mai 1940, wo im Allgemeinen die Funkverbindung Bodenstelle Flugzeuge schon zwar leidlich gut waren, aber in keiner Weise mit der hervorragenden Verbindung, die sich im Laufe des Krieges herausstellte, vergleichbar. Das Wesentliche aber ist, dass Rotterdam zu den Flugzeugen direkt nicht funken konnte und deshalb die verabredeten Zeichen rotes Leuchtsignal abgeschossen hat. Aufgefasst von der Gruppe 2 und 3, nicht erfasst von der Gruppe 1. Die große Zerstörung erfolgte nicht durch Bomben, sondern wie gesagt durch Brand. Man erkennt das am besten daran, dass alle die Bauten, die aus festem Stein und Beton gebaut waren, in dem zerstörten Teil standen, während die älteren Häuser vernichtet waren. Das Ausbreiten dieses Feuers hatte seinen einen Grund durch die Entzündung dieser großen Mengen von Fetten und Ölen. Zum Zweiten, ich möchte das ausdrücklich betonen, hätte bei einem energischen Eingreifen der Rotterdamer Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes durchaus trotz auftretenden Sturmes verhindert werden können. Die endgültigen Kapitulationsverhandlungen sind, soweit mir erinnerlich, um 6 Uhr abends ungefähr erst erfolgt. Ich weiß das deshalb, weil während dieser Kapitulationsverhandlungen noch herumgeschossen wurde und der General der Fallschirmtruppenstudent während der Kapitulationsverhandlungen im Zimmer an das Fenster trat und einen schweren Schädelschuss mit Gehirnverletzung bekommen hat. Dies zu Rotterdam. Zur Aufklärung der beiden Generale mit ihren Kapitulationsverhandlungen, der eine von außen, der andere von innen. Coventry. Nachdem wir vom 6. September, 6., 7. September, bis in den November fast ausschließlich als nach häufigen Vorwarnungen an die englische Regierung, nachdem der Führer sich vorbehalten hatte, den Befehl zur Vergeltung zum Angriff auf London selbst zu geben und sehr lange damit gezögert hatte, war dieses, nachdem immer wieder deutsche Städte ohne militärische Ziele geworfen wurden, wurde London als Angriffsziel befohlen. Die deutsche Luftwaffe lag vom 6. 7. September ab, erster Angriff 6. September nachmittags, in ununterbrochener Folge auf London. Wenn dies auch aus Gründen von Vergeltung und politischem Druck der politischen Führung für zweckentsprechend erschien, so sah ich doch darin kein laufendes, erstrebenswertes Ziel. Ich will nicht missverstanden werden, wenn ich sage, dass ich schon aus dem Ersten Weltkrieg wusste, dass der Londoner hart im Nehmen ist und wir ihn dadurch nicht zu irgendeinem Niederringen seines militärischen Widerstandes bringen könnten. Mir kam es aber darauf an, in erster Linie eine Zunahme der Abwehrkraft der englischen Luftwaffe zu verhindern. Als Soldat, oder besser gesagt, als Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, war für mich entscheidend das Niederringen und Ausschalten der Feindlichen. Ich habe trotzdem der Führer nach wie vor London angegriffen sehen wollte, aus eigenem Entschluss eine genaueste Vorbereitung des Ziels Coventry getroffen. Und zwar deshalb, weil nach den Unterlagen, die ich hatte, in und um Coventry ein Hauptbestandteil der Luftwaffenindustrie und Luftwaffenzubehörindustrie war. Birmingham, Coventry waren hier die entscheidenden Ziele. Ich entschloss mich für Coventry, weil hier die meisten Ziele in der geringsten Ausdehnung erfasst werden konnten. Ich habe diesen Angriff persönlich angesetzt mit den beiden Luftflotten, ihn überprüft, die Zielunterlagen jedes Mal nachgeprüft und dann bei der ersten günstigsten Wetterperiode einer Mondnacht den Angriff angesetzt. und habe verlangt, er sei so lange und so oft durchzuführen, bis nachhaltigste Wirkung gegen die dortige englische Flugzeugindustrie erzielt sei und dann als nächstes umzulegen auf die nächsten Ziele in Birmingham und einer großen Motorenfabrik südlich Glasgow, nachdem vorher die Luftfahrtindustrie teilweise bei Bristol und südlich London angegriffen worden war. Das war der Angriff auf Coventry. Dass hier die Stadt stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ergibt sich ebenfalls daraus, dass die Industrie dort sehr verteilt in der Stadt lag, mit Ausnahme zweier neuer Werke, die außerhalb der Stadt waren, und dass wiederum durch Brandwirkung eine Ausdehnung des Schadens sich ereignete. Wenn wir heute die deutschen Städte sehen, so wissen wir ja, was Brandwirkung an Zerstörung vermag. Das war der Angriff auf Coventry. Wann erfuhren Sie zum ersten Mal, dass Hitler einen Krieg gegen Russland für notwendig hielt? Zum ersten Mal erfuhr ich von der Absicht des Führers, unter Umständen in einen Konflikt mit Russland zu kommen, im Spätherbst 1940 in Berchtesgaden. Waren Sie zugegen bei der Besprechung, die im November 40 mit dem russischen Außenminister Molotow in Berlin stattfand? Ich persönlich war bei der Aussprache zwischen Hitler und Molotow nicht anwesend. Herr Molotow hat aber auch bei mir Besuch gemacht und wir sprachen über die allgemeine Lage. Ich kenne aber die Besprechung selbstverständlich mit Molotow, denn sie wurde mir vom Führer ausgiebig mitgeteilt. Und es war gerade diese Besprechung, die den Führer in seinem Misstrauen, dass Russland sich zu einem Angriff auf Deutschland bereitstellte, außerordentlich bestärkt hat. Und zwar kam dies aus den Erörterungen bei dieser Besprechung und den Forderungen Herrn Molotows, die er dort gestellt hat. Es war dies einmal eine Garantie an Bulgarien und ein Beistandspakt an Bulgarien, so wie vorher Russland diese Garantien und Beistandspakte mit den drei Ostseeländern gemacht hatte. Zum Zweiten handelt es sich um die völlige Preisgabe Finnlands durch Deutschland dergestalt, dass Russland, das kurz vorher einen Frieden abgeschlossen hatte, erneut Finnland glaubte angreifen zu müssen, um sich nicht mit den vorher sich ergebenden Resultaten, Hangel und so weiter, zu begnügen. Es handelte sich zum Dritten um Erörterungen an den Dardanellen und Bosporus. Es handelte sich weiterhin zum Vierten um eine Eindringsmöglichkeit in Rumänien über Bessarabien hinaus. Das waren die Punkte, die mit dem Führer besprochen wurden. Es kam dann noch eine Andeutung an den Außenminister hinzu über Besetzung oder Sicherstellung von Interessen durch Besetzung am Ausgang der Ostsee. Der Führer sah nun diese Forderungen anders an. Obgleich an sich Russland berechtigt war, Deutschland gegenüber vielleicht die Forderung, Finnland zu stellen, so glaubte er, dass im Zusammenhang mit den anderen Nachrichten, die er über die russische Bereitstellung und Aufmarsch hatte, Russland seine Position in Finnland deshalb verstärken wollte, um nördlich Deutschland zu überflügeln und in unmittelbarer Nähe der für Deutschland in diesem Kriege noch lebenswichtigen oder wenigstens sehr entscheidenden schwedischen Erzfelder zu stehen. Zum Zweiten war das Vordringen, das geforderte, in den rumänisch-bulgarischen Raum für den Führer durchaus nicht so sicher, dass sich dieser Druck dann in südlicher, sprich Dardanellen, und nahöstlicher Richtung fortsetzen würde, sondern in westlicher Richtung. Das heißt also, dass auch hier Russland sich in die Südflanke Deutschlands schieben könnte und unter Besetzung der rumänischen Ölfelder Deutschland völlig abhängig machen würde in der Öllieferung von Russland. Er sah in diesen Forderungen verkappte Aufmarschsicherungen von Aufmarschpositionen gegenüber Deutschland. Die Andeutung von Sicherungen am Ausgang der Ostsee war für Deutschland nun schon ganz und gar nicht damals diskutabel. Alles in allem erweckte diese Unterredung beim Führer nur das Gefühl der erhöhten Bedrohung in der weiteren Auseinandersetzung durch Russland. Schon in der Besprechung mit mir hat mir der Führer erklärt, warum er sich mit dem Gedanken trage, unter Umständen dem russischen Stoß zuvorzukommen. Die Nachrichten über fieberhaftes Arbeiten an Aufmarschvorbereitungen in dem neu von Russland erworbenen Gebiet Polens, Lettlands, Litauens, Estlands, Bessarabien machten ihn außerordentlich misstrauisch. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt zum Teil nur 8, später 20 und 25 Divisionen an der gesamten Ostgrenze stehen. Weitere Nachrichten liefen ein, dass Russland in dem Augenblick, da Deutschland im Westen, sei es durch eine Englisch-Invasion oder sei es, dass Deutschland sich seinerseits zur Invasion nach England entschließt, uns in den Rücken fallen könnte. Seine Argumente wurden noch bestärkt dadurch, dass kurz vorher wieder jede sonstige Gewohnheit, die wir früher in Russland sahen, Ingenieuren, ich glaube auch Offizieren von uns, also Deutschen, plötzlich spontan die gewaltigen russischen Rüstungswerke auf dem Gebiet der Flugzeugindustrie, der Tanks gezeigt wurden. Diese Meldungen über den hohen Stand, überraschenden großen Ausstoßvermögen dieser Rüstungsfabriken hat den Führer weiterhin in seiner Überzeugung bestärkt. Er war so sehr davon überzeugt, weil er sagte, wenn England, das war seine politische Überlegung, nach wie vor nicht daran denkt, zu einem Arrangement mit uns zu kommen, obwohl es zurzeit allein gegen uns steht, so muss es irgendetwas noch im Hintergrund haben. Er habe Nachricht, dass besorgten Elementen in England gegenüber der Premierminister Churchill auf zwei Dinge hingewiesen hätte. Erstens, dass mit einer verstärkten Unterstützung der Vereinigten Staaten zu rechnen wäre, mindestens zunächst auf technischem, also auf rüstungsmäßigem Gebiet, dann noch weitergehend, und zweitens, was er aber für noch wahrscheinlicher halte, dass bereits auch Churchill sich mit Russland in dieser Richtung verständigt habe und darauf hinwies, dass es hier über kurz oder lang zum Zusammenstoß kommen würde. Seine Kalkulation war nun diese: Bevor Amerika mit seinen Rüstungen und der Aufstellung seiner Armee fertig sei, durch scharfen, zusammengefassten Angriff und Vorstoß die russischen Aufmarsch zu zerschlagen und die russischen Streitkräfte so weit niederzuschlagen und so weit zu schwächen, dass sie keine Rückengefahr mehr bedeuteten, wenn er zur englisch-amerikanischen Auseinandersetzung am Kontinent antreten müsste. Das waren die Ausführungen des Führers. Dann kam der Molotow-Besuch, den ich soeben erwähnte, und der außerordentlich dies bestärkt hat. Wie war Ihre Stellungnahme zu einem Vorgehen gegen Russland damals? Ich selbst habe damals, zunächst bin ich sehr überrascht gewesen, den Führer gebeten, mich erst einige Stunden später wieder zu äußern. Es kam mir völlig überraschend. Ich habe dann am Abend, nachdem dies am Nachmittag war, dem Führer Folgendes ausgeführt: Ich bete ihn dringend und inständigst, nicht in diesem Augenblick oder in absehbarer Zeit den Krieg gegen Russland zu beginnen. Nicht, dass mich hier irgendwie völkerrechtliche oder andere Gründe bewogen hätten, sondern meine Einstellung kam aus politischen und militärischen Gründen ausschließlich. Erstens, ich habe von jeher und vom Beginn der Machtergreifung an vielleicht von allen führenden Männern in Deutschland die russische Auseinandersetzung immer als die drohende Gefahr für Deutschland angesehen. Ich wusste, und viele mit mir, dass in Russland seit über einem Jahrzehnt damals eine außerordentlich starke Aufrüstung und Ausbildung vor sich ging, dass der Standard auf allen anderen Gebieten gedrückt worden war zugunsten einer einmaligen gewaltigen Rüstung. Die Lieferungen der deutschen Industrie, die Überprüfung von Lieferungen englischer, amerikanischer und anderer Industrien zeigte immer wieder deutlich, dass es sich ausschließlich um solche Maschinen handelte, die direkt oder mittelbar für eine Aufrüstung und ein gewaltiges Industrieprogramm der Rüstung notwendig waren. Man konnte daraus Tempo und Umfang der russischen Rüstung erkennen. Wenn nun Deutschland sich in kommunistische Richtung entwickelt hätte, dann selbstverständlich wären die russischen Rüstungen nach meiner Überzeugung gegen andere Gefahren gewesen. Nachdem wir aber an die Macht gekommen waren, spielte hier natürlich der innere politische Gegensatz und der weltanschauliche eine nach meiner Auffassung bedrohliche Rolle. An sich habe ich eingesehen, dass derartige Gegensätze durchaus nicht zu Gegensätzen der Staaten führen müssen, da die nationalen und staatlichen und politischen Interessen immer noch größer und stärker sein werden wie alle weltanschaulichen Gegensätze oder Übereinstimmungen. Aber auch hier sah ich eine Bedrohung. Denn was sollten diese gewaltigen russischen Rüstungen zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland ohnmächtig vor der Machtergreifung rüstungsmäßig dalag? Ich habe aber nun dem Führer gesagt, dass ich trotz dieser grundsätzlichen Einstellung, dass ich von Russland her immer eine Gefahr befürchtet und gesehen habe, ihn doch bitte lieber diese Gefahr weiter in der Schwebe zu lassen. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, die Interessen Russlands gegen England zu lenken. Und zwar sagte ich ihm, wir kämpfen zurzeit gegen eine der größten Weltmächte, das britische Imperium. Wenn Sie, mein Führer, auch nicht der absoluten Ansicht sind, so muss ich Ihnen widersprechen, denn ich bin der absoluten Ansicht, dass über kurz oder lang die zweite große Weltmacht, die Vereinigten Staaten, gegen uns aufmarschieren werden. Dies wird nicht von der Wahl des Präsidenten Roosevelt abhängen. Auch der andere Kandidat wird dieses nicht verhindern können. Wir stehen dann im Kampf gegen zwei der größten Weltmächte. Es war ihr Meisterstück, bei Beginn des Krieges den Einfrontenkrieg zu ermöglichen. Sie haben in ihrem Kampf immer darauf hingewiesen, mit einem Zusammenstoß, der jetzt mit Russland sich ereignen würde, würde die dritte große Weltmacht gegen Deutschland in den Kampf geworfen. Damit ständen wir wiederum allein gegen praktisch die Welt. Die anderen Staaten daneben zählen nicht. Und zwar wiederum in zwei Fronten. Ich verkenne Ihre Argumente keineswegs. Ich verkenne die russische Gefahr weniger wie jeder andere. Wenn es aber jetzt gelingt, die vorgesehenen Pläne im Kampf gegen das englische Imperium durchzuführen, und wenn diese halbwegs nur glücken, wird Russland mit seinem Angriff nicht losbrechen. Nur wenn wir uns in einem schweren Kampf im Westen festgefahren haben, bin ich Ihrer Überzeugung, wird die russische Gefahr sich abnorm steigern. Ich war sogar der Meinung, dass die schnelle Zusage der Russen zum Ausgleich vor der Polenkrise gegeben war, damit Deutschland von dieser Seite frei, umso sicherer zu diesem Konflikt kommen sollte, weil damit der Deutsch-Englisch-Französische gegeben war und es durchaus verständlich im russischen Interesse war, diesen Konflikt herbeizuführen und dabei noch so gut abzuschneiden, wie es das vorher tat. Ich habe den Führer weitergesagt, soweit meine Nachrichten und Unterlagen da sind, wird doch erst das letzte Fertigsein der russischen Rüstung in das Jahr 43, vielleicht sogar 44 fallen. Bis dahin aber müsste es uns gelingen, doch mit England, wenn auch nicht zu einem Siegfrieden unsererseits, so zu einem Arrangement zu kommen. Dies sei aber nur möglich, wenn entscheidende Erfolge gegen England erreicht würden. Zurzeit sei die deutsche Luftwaffe mit sämtlichen Kräften liege sie im Angriff auf England. Wenn sie jetzt eine neue Front bilden und zum Angriff gegen Russland aufmarschieren, müssen erhebliche, weit über die Hälfte dieser Kräfte, 2/3, nach Osten herum geworfen werden. Praktisch hört damit ein energischer Luftangriff auf England auf. Die bisher gebrachten Opfer sind umsonst. England kann seine runtergedrückte Flugzeugindustrie in Ruhe wieder reorganisieren und aufbauen. Weit entscheidender aber wie dieses war es, dass mit solch einem Aufmarsch gegen Russland mehr oder weniger endgültig mein Plan, den ich dem Führer vorgetragen hatte, England in Gibraltar und Suez anzugreifen, fallen gelassen werden musste. Der Angriff auf Gibraltar war seitens der Luftwaffe so exakt vorbereitet, dass er nach menschlichem Ermessen keinen Fehlschlag bringen konnte. Die dort stehenden englischen Luftstreitkräfte auf dem kleinen Flugplatz nördlich des Gibraltarischen Felsens waren irrelevant. Der Angriff meiner Fallschirmtruppen auf den Felsen wäre ein Gelingen geworden. Die gleichzeitige Besetzung der anderen Seite der afrikanischen und eines dann erfolgten Vorstoßes auf Casablanca und Dakar sicherte zumindest, dass gegen ein Eingreifen Amerikas einen Aufmarsch, wie er später in Nordafrika erfolgte. Wie weit darüber hinaus durch Übereinkommen noch Inseln der Kapverden genutzt werden konnten, stand offen. Es springt in die Augen, was es bedeutet haben würde, mit Flugzeugen auf dem Stützpunkt Nordafrika oder mit U-Booten dort zu sitzen und den ganzen von Kapstadt heraufkommenden und von Südamerika herankommenden Geleitzugverkehr aus derartig günstigen Positionen anzugreifen. War aber das Mittelmeer im Westen geschlossen, so konnte es nicht schwierig sein, durch Vorstoß über Tripolis das Unternehmen Suez zu einem absolut berechenbaren, nach Zeit und Erfolg berechenbaren Abschluss zu bringen. Die Ausschaltung des Mittelmeers als Kriegsschauplatz, die Schlüsselpunkte Gibraltar, Nordafrika bis runter Dakar, Suez womöglich noch mit südlicher Vorlagerung, hätte mit wenigen Kräften einer Anzahl Divisionen auf der einen und einer Anzahl Divisionen auf der anderen Seite die ganze Unsicherheit der italienischen großen Küste für Angriffsmöglichkeiten ausgeschlossen. Ich bat ihn dringend, diese entscheidenden Erwägungen doch in den Vordergrund zu stellen und erst nach Abschluss eines solchen Unternehmens die weitere militärische und politische Lage bezüglich Russlands zu überprüfen. Denn wenn diese Voraussetzung geschaffen war, war auch eine günstige Position für das Eingreifen der Vereinigten Staaten für uns gegeben. Eine Dankestellung. Ich habe diese Gründe ihm eingehend vorgetragen und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier eine verhältnismäßig sichere Sache gegen eine noch unsichere aufgeben würden und dass Aussicht gestände, nach Erringung einer solchen Position viel eher zu einem Arrangement unter Umständen doch mit England zu kommen, in einem Zeitpunkt, da der eine diesseits und der andere jenseits des Kanals sich gerüstet gegenüberstand. Das waren meine Gründe und die Verschiebung des Zeitpunktes, zumal ich ihm noch sagte, dass bei erhöhten Erfolgen in dieser Richtung die russische Vorbereitung womöglich in andere Kanäle gegen unsere derzeitigen Feinde vielleicht politisch umgelenkt werden könnte. Ich betone aber, dass der Führer zunächst auch nur allgemeine Vorbereitungen traf, mit einschränkenden Kautelen, sich den tatsächlichen Angriff, das sagte er mir auch damals gleich, noch vorbehalten würde und die letzte Entschließung erst nach dem Simovic-Putsch in Jugoslawien gefallen ist. Zu welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass der Krieg, soweit er dem von Ihnen angestrebten Ziel entgegenging, dass der Krieg verloren war? Das ist außerordentlich schwer zu sagen. Jedenfalls nach meiner Überzeugung verhältnismäßig spät. Also ich meine, zu einem späten Zeitpunkt hat sich bei mir die Befestigung gebildet, dass der Krieg verloren sei. Vorher habe ich immer noch an eine Remischance gedacht und gehofft. Wann kamen Sie zu der Einsicht, dass der Krieg verloren war? Als das Vorbrechen der russischen Offensive nach dem 12. Januar 1945 bis zur Oder führte und gleichzeitig die Ardennen-Offensive nicht durchgeschlagen hatte, zu diesem Zeitpunkt hoffte ich, konnte ich nicht mehr anders denken, als dass langsam sich wahrscheinlich eine Niederlage entwickeln würde. Vor diesem Zeitpunkt habe ich immer noch gehofft, dass einerseits an der Weichsel die Position gegen Osten und andererseits am Westwall die Position gegen Westen so lange gehalten werden konnte, bis die neuen Waffen zum stärkeren Serienanlauf kamen und damit auch der angloamerikanische Luftkrieg abgeschwächt werden konnte. Wollen Sie dies mir nun zeitmäßig angeben? Ich sagte eben also, Januar 45, Mitte bis Ende Januar 45 war für mich keine, sah ich keine Hoffnung mehr. Wollen Sie uns zu verstehen geben, dass Sie als Soldat nicht bis zum Januar 1945 zu der Einsicht kamen, dass Deutschland den Krieg nicht mehr erfolgreich beenden könnte? Ich habe schon betont, wir müssen zwei Phasen scharf auseinanderhalten. Einen Krieg erfolgreich beenden und einen Krieg remis zu beenden. Erfolgreich zu beenden. Dieser Zeitpunkt, dass das nicht erreicht werden konnte, liegt weit früher. Aber die Tatsache, dass eine Niederlage eintreten würde, die und um die allein hat es sich bei dem Datum, das ich soeben angab, gehandelt. Januar 1945 wussten Sie ebenfalls schon, dass Sie nicht imstande waren, die deutsche Stelle gegen die Luftangriffe der Alliierten zu verteidigen. Stimmt das? Die Verteidigung der deutschen Städte gegen den alliierten Luftangriff möchte ich folgendermaßen die Möglichkeit hierzu charakterisieren. Können Sie meine Frage nicht beantworten? Vielleicht bedeutet die Zeit Ihnen nicht so viel wie uns. Können Sie nicht auch oder nein antworten? Did you that? Wussten Sie damals, als Sie wussten, dass der Krieg verloren war, dass die deutschen Städte nicht erfolgreich gegen die Luftangriffe der Feinde verteidigt werden können? Können Sie damit bitte auf Ja oder Nein antworten? Da kann ich sagen, das habe ich gewusst, dass zu diesem Zeitpunkt das nicht möglich war. Und es gab keine Möglichkeit, die Verlängerung des Krieges zu verhindern, solange Hitler an der Spitze der deutschen Regierung stand. Stimmt das? Solange Hitler Führer des deutschen Volkes war, bestimmte er ausschließlich die Kriegführung. Solange mich ein Gegner damit bedroht, dass er nur eine bedingungslose und völlig bedingungslose Kapitulation fordert, kämpfe ich bis zum letzten Atemzuge, weil mir doch nichts anderes übrig bleibt, als hier noch eine Chance unter Umständen das Schicksal zu wenden, selbst wenn es hoffnungslos erscheint. Das deutsche Volk, die dachten, dass diese Schlachten aufhören sollte, hatten keine Möglichkeit zur Verfügung, um ein Ende herbeizuführen, außer einer Revolution oder einer Ermordung Hitlers. Stimmt das? Eine Revolution ändert immer eine Sachlage, wenn sie gelingt. Das ist die Voraussetzung. Die Ermordung Hitlers hätte zu diesem Zeitpunkt, sagen wir Januar 45, meine Nachfolge hervorgerufen. Wenn der Gegner mir dieselbe Antwort gegeben hätte, bedingungslos zu kapitulieren, und zwar zu jenen furchtbaren Bedingungen, die angedeutet waren, hätte ich unter allen Umständen weitergefochten.